Claudius von Korns weitere Lesung. Dittmeier! Okay. Ich mochte den nicht. Ja, okay. Hallo, sehr verehrtix Organismix. Hallix. Unterhaltix nix unter Organismix. Ja, wir sind jetzt auf Sendung. Das wird der Mann vermutlich gerade eintwittern. Ja, wir machen ja wieder unseren sogenannten Pseudo-Live. Twitter-Sache. Feed? Chat? Ich finde diese englischen Lehnworte problematisch. Ja, wie möchtest du es denn sonst nennen? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Wir haben da unser Twitter-Ding zu laufen. Wir haben unsere Realzeit-Parlierung. Ja, und jeder kann uns etwas einzwitschern. Ja. Uns wurde übrigens per der ersten Rezension eingezwitschert, dass die Leute der Meinung sind, dass, oder nicht die Leute, der Rezensent der Meinung ist, dem sich übrigens inzwischen jemand angeschlossen hat, dass du öfter Schwäbisch sprechen solltest. Aus diesem Grund haben wir uns ja dazu entschlossen, dass ich diese Rezension auf Schwäbisch vorlesen werde. Genau, das werden wir nämlich jetzt machen. Dann haben wir das beides in einem Aufwasch, Abwasch, wo ist da der Unterschied? Erledigt? Naja, das guckt mal die Küche an, dann weißt du relativ schnell, wo da der Unterschied ist. Ja, und wer ist schuld? Du. Weil du Manjana Granas nie deine Hausarbeiten machst. Das stimmt nie. Weil du ein Nassauer bist. So. Dann kommt jetzt extra für die Freunde des Dialektalen die Rezension über die Lesestunde von Claudia Grasdackel Granais. Esostus und Ohrenspielung in der Lesostunde. Die Lesostunde ist kein Blog, sondern ein Podcast. Wurscht wird trotzdem rezensiert. Claudia und Cornelius Kurz lesen aus Büchern, aus schlimmen Büchern. Originalwerke zu der Lichtnahrung, zum Erleuchtetsein, zu allem möglichen Esostus. Sie leidet, die Hörix leidet mit. Heilandsack. Die beide Podcastics, bekannt von Cloud Farming und Plattenazid, begäbet sich in die tiefe, verworrene Esogschwurbels, hadret mit an der Haare vorbeizogene Dummlaberei und haltet hirnerweichendes Gsülze aus dem Übelsten, was an esoterischer Grütze zwischen zwei Buchdeckeln gedappt wurde. Da legst du nieder. Ist das zu fassen. In deine Beiträge, die wo zwischen einer und anderthalb, zweieinhalb Stunden dauern, lesen sie aus Werke, die sie von ihrer Lesix zugesandt bekommen haben. Heieiei. Denn sie weigert sich, für den Esoquark Geld auszugeben. Das kannst du bringen. Mittlerweile hat sich aber eine Stammhörigschaft Dix gefunden, die immer neuen Lesestoff schickt, sodass nach aktuell 26 Folgen wohl noch Material für 50 weitere vorhanden sein dürfte. Das zahlst, Alter, Verwalter. Die beiden albern sich herrlich durch die Lektüre, rettet sich über die buchgewordene Realsatire mit schwarzem Humor, Lachkrämpfe inklusive, rätseln sich durch wirre Aussagen und manchmal platzt denn oder Kragen. Himmelst du der Zapperment. Beim David Icke etwa ab einer Stunde 20 fängt der Cornelius an zu verzweifeln. Das kommt aber auch nicht oft vor. No, aber wenn Icke behauptet, dass Reptiloide Menstruationsblut trinken um in derer unserer Dimension zu bleiben, kann ich die Verzweiflung ganz gut nachvollziehen. Kennst du eigentlich die Hauptstadt von Vietnam? Hanoi. Freundigs von der absurden Kostzeit Lesestund wärmstens empfohlen. Eigentlich sind alle Beiträge hörenswert. Meine Favoriten sind Rudolf Steiner, Gottesmatrix und der Sekret. Extrem hörenswert ist auch der Besuch auf der ESO-Messe. Das ist auch eine super Sache für junge Leute. Ha ja. Du, am Ende von deiner Episode gibt es immer eine amtliche Ohrenspülung aus dem Bereich Stromgitarre. Weißt du, wer die absurden Texte mit durchlitten hat, der braucht ja in der Tat mal ein paar Minuten bodenständigen Death Metal, um in die Realität zurückzukehren. Muss springen. Und weil das Arx immer was meckern muss, kommt jetzt hier noch der Mecker zum Schreien, wenn die gebürtige Ulmerin Claudia Schwäbisch spricht. Ha! Das tut sie leider viel zu wenig. Neu, netter. Dann kommen noch so Sternle, da steht dann drin, das X ist in einer Leserrezension ein Muss. Schließlich ist das Projekt von Frau und Herrn Kurz nach eigener Angabe Deutschlands einziger nicht speziesistischer und korrekt durchgegendeter Podcast-X. Oh, wer wäre das Neudrix Arx, sich dem zum Verweigrer? Ah ja, jetzt trinkt man erst einmal die Dorlinger. Oh Gott, das ist anstrengend. Aber der Steier. Ja, gut, dann hätten wir das ein für alle Mal abgehandelt. Ja. Können jetzt zur Tat schreiten, nämlich, ich weiß nicht mehr genau, wer uns das gesendet hat. Irgendwer hat uns das gesendet. Wer uns das gesendet hat, kann sich gerne melden und wird dann in der nächsten Folge dafür belobigt und mit virtuellem Dank überschüttet. Es handelt sich um das Buch Hände weg von diesem Buch, Ausrufungszeichen, von Jan van Helsing. Und irgendwie scheint da auch so ein anderer Typ daran beteiligt zu sein, der heißt Jan Udo Holley. Ja, wie auch immer. Es hat jedenfalls 33 Kapitel, was ja immer so ein Zeichen für die Logorö ist. Das stimmt. Also natürlich ist das Ganze in Signalfarbe gelb. Guck doch mal bitte auf Amazon, ob es da einen Klappentext gibt. Den müsstest du ja dann lesen. Ja, beschreib mal das Cover. Ja, Signalfarbe gelb, dann ist in irgendeiner, nach Handschrift mit Edding geschrieben aussehenden Schrift Hände weg von diesem Buch mit Ausrufungszeichen da hingeschrieben. Dann ist eine stilisierte Hand, die hinter einem roten Verbotszeichen eingesperrt ist, schön schattiert und wertig, nicht? Und da ist doch der Klappentext. Mhm. Und unten links steht dann Jan van Helsing und rechts ist an die Seite geklatscht Amadeus Verlag. Das ist ja bestimmt ein Künstlername, Künstler natürlich in Anführungszeichen, wobei sich die Frage stellt, warum man diese Anspielung dann braucht, van Helsing. Also van Helsing ist ja eigentlich so eine Art Geisterjäger, also eher so auf der gegen-esoterischen Seite. Das wäre jetzt so die Frage, warum man diese Assoziation benötigt. Ja. Ach, vielleicht sind das dann keine zwei Autoren, sondern der Jan Udo Holley nennt sich da Jan van Helsing oder was? Was weiß ich. Es gibt jedenfalls einen Klappentext, den lesen wir mal, den lese ich mal vor. In unserer liebenswerten Art haben wir natürlich nichts recherchiert vorab. Das ist ja auch nicht vorgesehen. Nein. Wieso habe ich jetzt Lust auf einen Negerkuss? Dr. Kurz. Okay, das ist ein leckeres Produkt aus dem Süßigkeitenregal. Das kann man einfach nicht sagen. Wieso? Das kannst du doch nicht sagen. Na klar kann ich das. Das ist ja ganz furchtbar. Absolut. Sie werden sich sicherlich fragen, wieso Sie dieses Buch nicht in die Hand nehmen sollen. Handelt es sich hierbei nur um eine clevere Werbestrategie? Wohl kaum. Nein, clever ist sie nicht. Wie Sie wissen, wurden zwei Bücher von Jan van Helsing aufgrund ihres brisanten Inhalts verboten. Oder natürlich, auch, weil sie so scheiße waren. Das weiß man ja, das ist ja bekannt. Es wäre so geil, wenn man schlechte Bücher einfach verbieten könnte. Aber andererseits haben wir keine Lesestunde mehr. Man kann die ja verbieten. Wie denn? Ja, ich verbiete das ab jetzt. Ja, das hindert mich in keinster Weise daran, das trotzdem zu lesen. Hast du verstanden, ne? Hm. Und die etablierten Medien lassen auch kaum einen Tag verstreichen, ohne die Luft. Lügenpresse. Ja. Lügenpresse. Ja, die etablierten Medien lassen auch kaum einen Tag verstreichen, ohne die Bevölkerung von den Ideen des gefährlichsten Sachbuchautoren Deutschlands zu warnen. Matrix Energetics. Ah, oh nee, das war falsch. Nun rüttelt Jan van Helsing erneut am Ohrfeigenbaum, an einem Weltbild, an ihrem. Daher ist der Rat, Hände weg von diesem Buch, durchaus ernst gemeint. Denn nach diesem Buch wird es nicht leicht für sie sein, so weiterzuleben wie bisher. Wo hatten wir das? Hatten wir doch schon mal. Bei ungefähr jedem anderen Scheißbuch. Wo das auch drin stand. David Icke. Ja, stand, dieses Buch ist eine Bombe, wenn sie das lesen, werden sie nicht mehr derselbe ein sein. Ein Buch wie eine Bombe. Aber das hat dieser Ernährungstyp auch gesagt mit den enzymatischen. Aber ich glaube, beim Icke stand es wirklich explizit drin. Ja, da steht es hinten drauf, ein Buch wie eine Bombe. Wenn sie, Achtung, lesen sie das nur, wenn sie wissen, was sie uns irgendwie was. Ich liebe es, wenn Leute ihren eigenen Klappentext selbst formulieren. Ja. Dieses Buch hat allerdings 405 Bewertungen, also nicht nur eins wie das von der einen lustigen Omse da. Gabriele Müller durch Petar, bitteschön. Denn, ja, genau. So weiterleben wie bisher. Heute können Sie möglicherweise noch denken, das hatte mir ja keiner gesagt. Woher hätte ich das denn wissen sollen? Heute können Sie vielleicht auch noch meinen, dass Sie als Einzelperson sowieso nichts zu melden haben und nichts verändern können. Nach diesem Buch ist es mit dieser Sichtweise jedoch vorbei. Gut, dass der nicht dick aufträgt. Mhm. Oder die Latte hochlegt oder so. Du hast Latte gesagt. Jetzt so eine Latte. Schön mit Macchiato. Oh, du hast 3 neue Mitteilungen bei Twitter. Ich gucke aber erstmal den Klappentext. Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der nie den Wunsch nach inneren und äußerem Reichtum verspürt hat, der sich um Erfolg und Erfolg und Gesundheit keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie den gut gemeinten Rat befolgen und Ihre Finger von diesem Buch lassen. Okay. Sollten Sie jedoch schon immer gefühlt haben, dass es cool ist, viele Sätze hintereinander mit sollten zu beginnen und dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt, dann sollten Sie die letzten Geheimnisse unserer aufgeklärten Welt interessieren. Und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann sollten Sie aufhören, jeden zweiten verdammten Satz mit sollten zu beginnen, denn das ist Ihr Buch. Buch, Buch, Buch. Sagen Sie aber nicht, man hätte Sie nicht gewarnt. Wir übernehmen keinerlei Garantie und auch Ihr Konto wird gepfändet. Ja, ich... Denn Jan van Helsing wird Ihnen einen Flock in die Brust... wird Ihnen von Dingen und Ergebnissen berichten, Ereignissen berichten, die Ihnen die Möglichkeit einräumen werden, Macht über Ihr eigenes Leben zu bekommen. Und die Kraft, andere daran teilhaben zu lassen. Falsch geschrieben. Und wer über Macht verfügt, der trägt auch eine große Verantwortung. Nein, hat er das wirklich geschrieben? Oh, komm schon. Ja, Spider-Man hat viele inspiriert. Ja, das stimmt. Schopenhauer, Aristoteles, alles Spider-Man-Fans. Daher sind Sie vor die Wahl gestellt. Möchten Sie auch weiterhin Spaghetti Bolognese oder Carbonara? Oder ist der Zeitpunkt gekommen, das Mösenhof-Protein zu... Jetzt gekommen, Ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Oh, 5 Mitteilungen, meine Fresse. Ich gucke. Ja, also ich würde sagen, das fängt doch gut an, oder? Ja, das ist schon mal nicht gerade das Tiefstapelungsbuch. Ja, aus dem Amadeus Verlag. Ja, also ich weiß nicht, ob man... Also das Inhaltsverzeichnis können wir mal übergehen. Das sind eben 33 Kapitel, die alle irgendwelche mehr oder weniger... ne, sowas. Komm schon, wie, wir gucken immer das Inhaltsverzeichnis durch. Ja, dann mach mal. Was haben wir denn da? Eine Welt voller Wunder. Der Graf von Saint-Germain, der Mann, der alles weiß und niemals stirbt. Das Geheimnis des Himalaya. Die sumerischen Schriften. Die Bundeslade. Das geheime Wissen der Templer. Wer war Nostradamus? Was wurde aus den Tempelrittern und den atlantischen Schriften? Die neue Weltordnung. Die kosmischen Gesetze. Wer ist schuld an meiner Krankheit? Gibt es dunkle Kräfte? Die Superkinder aus China. Haben Sie Angst vor der neuen Weltordnung? Der Graf von Saint-Germain und ich. Können Sie sich vorstellen, unermesslich reich zu sein? Gott ist ziemlich gut drauf. Mein Vertrag mit dem Schöpfer. Entschuldigung, es ist mein Leben. Dein Wunsch sei dir erfüllt. Hurra, ich schöpfe selbst. Okay. Das illuminiert mich, das Sog-Prinzip. Nichts hält mich mehr auf, ich bin ein kleiner Gott. Literatur- und Quellenverzeichnis ist bestimmt auch noch relativ lustig. So, okay. Ich fange mal an. Wieso heute nicht? Weil wir heute Leute beleidigen für andere Twitter-User. Ich wäre dafür, dass wir heute so nette machen. Na, so nette sind nur so Okay. So. Also, ich lese jetzt das, was vermutlich so eine Art Einleitung sein soll. Mhm. Wieso? Ja, das frage ich mich eigentlich immer, wenn wir hier anfangen. Mhm. Aber er will, glaube ich, auf was anderes raus. Wieso haben Sie das getan? Nein, er will immer noch darauf raus, was ich auch meine. Wieso haben Sie jetzt... Diese dumme Kacktheatralik. Wahrscheinlich kommen jetzt 8 Seiten lang dieses Buch. Ich hatte Sie doch gewarnt. Ich habe das Buch extra so genannt, weil... Das ist ja so, dass man dann das auch nicht kauft, wenn da draufsteht. Wieso haben Sie jetzt das Buch geöffnet, obwohl ich Sie davor gewarnt habe? Gab es nicht mal eine Kapelle, die ihr Album Steal das Album genannt hat? Steal das Album, das war, glaube ich, System of a Down. Und? Haben die Leute es gestohlen? Weiß ich nicht. Vermutlich. Sind Sie etwa ein Rebell, ein Querdenker? Einer, der sich nicht anpasst? Der morgens keine Milch in den Kaffee nimmt? Einer, der immer öfter das Gegenteil dessen tut, was man ihm sagt. Auch bei der Arbeit, wenn der Chef sagt, geh nach links, gehst du nach rechts. Wenn Ihr Chef Ihnen etwas sagt, was Sie auf keinen Fall tun sollten, zum Beispiel ins Waschbecken scheißen, tun Sie es dennoch? Wie ist es mit Ihrem Partner? Tun Sie da auch das Gegenteil von dem, was man von Ihnen erwartet? Kacken Sie ihm auf den Bauch? Wie ist es bei Ihrem Sportverein, in der Partei oder bei einem öffentlichen Anlass? Das erinnert mich ja immer an diesen Typen im Fitnessstudio, der gesagt hat, nein, ich mache jetzt nicht meinen Rundgang, okay? Ich war schon immer ein Rebell, ich mache den in 10 Minuten. Ja. Bitch! Oder auch der Beamte, der sich etwa nach 15 Jahren Dienstzeit versetzen lässt, auf die andere Seite des Flurs, wow. Wird vom Chef gefragt, wie kommt es nach 15 Jahren? Und dann sagt der Beamte, das ist einfach das Zigeunerblut in mir. Oh, verstehen Sie? Kleiner Spaß. Ja. Oder sind Sie einfach nur neugierig? Es könnte ja etwas in diesem Buch stehen, das Sie noch nicht kennen. Geben Sie zu, obwohl Sie glauben zu wissen, was das Leben ist und für Sie bereithält, dennoch insgeheim hoffen, dass es das Schicksal noch einmal gut mit Ihnen meint, dass vielleicht doch noch etwas Unerwartetes passiert, das Sie endlich aus diesem Trott rausreißt. Etwas wie eine Wunschfee im Walde, das Ihnen doch noch das seit der Kindheit ersehnte Wunder serviert. Die Carrera-Rennbahn. Hieß das so, Carrera-Rennbahn? Oh ja, das wollte ich auch gerne haben. Irgendwann habe ich eine bekommen. Mein Bruder hat auch eine bekommen, das war. Aber ich glaube, ich hatte ursprünglich eigentlich von der geträumt, die ein Looping hatte und ich hatte keinen Looping. Das Unerwartete, das etwas in ihr Leben bringt, was sie immer schon darin vermissen. Erfolg, eine glückliche Ehe, endlich gesund zu sein und das Geheimnis des Lebens zu enthüllen, wenn es weiter nichts ist. Endlich zu erklären, aus welchem hirnverbrannten Grund Sie jetzt gerade hier auf diesem Planeten sind, umgeben von lauter Wahnsinnigen. Wieso sollte das ein hirnverbrannter... Lauter Wahnsinnigen! Wieso sollte das ein gottverdammter hirnverbrannter Grund sein? Ja. Das ist mir nicht bekannt. Sie betrachten die Jugendlichen, die gerade am Fenster vorbeilaufen und stellen fest, dass alles bergab geht. Sie sehen auf Ihren Kontoauszug und Ihnen wird schlecht. Die Stimmung am Arbeitsplatz ist nahe dem Gefrierpunkt und Ihrem Kommunalpolitiker würden Sie am liebsten am Pranger sehen. Nein, ich möchte niemanden am Pranger sehen. Vielen Dank. 11. Jetzt steht hier völlig zusammenhanglos eine 11 drin. Ja, 11 ist eine schöne Zahl. Das Leben da draußen und Ihr Persönliches gerät mehr und mehr aus den Fugen. Warum ist das so? Wieso können Sie nichts ändern? Ich möchte kurz fragen, wieso... Bitte? Wieso malt er hier so ein furchtbares Bild? Wovon? So, von einem Menschen, der irgendwie unglücklich in der Ehe ist und sind das die Leute, die das kaufen, die kein Geld haben? Das ist offensichtlich ein Abstellen auf das vielleicht doch nicht so klischeehafte Klischee derjenigen, die solche Bücher kaufen, was von dem Autor natürlich gewusst wird und dann erzielt er den Effekt derjenigen, bei denjenigen, die das lesen, zu sagen, der kennt mich! Der weiß genau, was ich für Probleme habe. An dieser Stelle müssen wir mal kurz auf uns einprasselnden Zwitschereien eingehen. Denn schon kaum bietet man den Zwitscherern an, dass Leute gedisst werden, schon greifen alle zu den Geräten und beschießen uns mit Wünschen. Hier haben wir zum Beispiel den guten alten Anta, Tobias Reinwald, ein langjähriger Stammhörer, der auf den Nick Lange gezeigt hat. Nick, komm schon, Nick. Nick Lange. Komm ich meine, schon. Was ist das für ein Name? Sollte das vielleicht nicht lieber Nick Kurz, Kürzer, am kürzesten heißen? Nick Kurz wäre ziemlich cool, weil Kurz ein cooler Name ist. Ja, aber Nick, also Nick, erstens mal ist das ein Imperativ. Und, ja. Und der Name von diesem Blonden von den Backstreet Boys, möchte er etwa aussehen wie der? Ja, Unterstrich, was ist das denn? Yappi. Ah. Unterstrich. Unterstrich. Toll. Toll, Nick Lange, toll. Toll, toll, gut gemacht. So, der Nick Lange, den nehmen wir noch dran, danach gucken wir mal weiter. Der möchte gerne die Piru-Jitsu gedisst wissen. Kannst der, du mal draufklicken, oder das. Ob das ein... Also der Name ist ja schon mal ganz schön daneben. Ja, ne? Das stimmt. Also Jitsu, die Kunst, da würde ich sagen, ist das Kunst oder kann das eher mal weg? Ich sage, das kann weg. Ich auch. Allein schon dieses Pferd, was da drauf ist, oder ist das ein Hund oder ein Schwein? Man weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein Meerschweinchen. Ja. Und Meerschweinchen grillen ist ja mal sowas von ekelhaft. Egal, wie viele Schweinchen ihr grillt, Peruaner grillen. Naja, jedenfalls ist das hier völlig Banane. Das ist echt super Banane. Wenn man gar nichts hat. Außerdem kommt er aus Chemnitz. Chemnitz. Was soll denn das hier? Das ist eine Sie. Soll dasselbe. Und dann auch noch eine Frau. Nö, klar. Schwierig. So, aber jetzt zu etwas völlig anderem, nämlich diesem Buch. Ja. Sie können. Und dieses Unerwartete, das Sie sich gewünscht hatten, warum auch immer, man jetzt hier Plusquamperfekt benutzen muss, ist nun geschehen. Da lag dieses Buch. Eigentlich wollten Sie heute etwas ganz anderes machen. Doch, nee, wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten Lesestunde machen. Ja. Doch eine innere Stimme zog Sie heute jetzt an diesen Ort. Und was liegt da? Dieses seltsame, ja gänzlich eigenartige Buch. Und was für ein schräger Titel. Welcher Mensch kommt denn auf die Idee, ein Buch so zu benennen? Alter, ein Trottel. Das muss aufhören. Dieser Mensch bin ich. Dein neuer Gottkaiser. Einer, der auch einmal dachte, nichts in seinem Leben verändern zu können. Bis er einen Vertrag mit seinem Schöpfer eingegangen ist, in dem er darum bat, dass dieser ihm seine Schöpfung, das Leben schlechthin erklären möge. Nicht in Worten, sondern durch das Leben selbst. Und ab diesem Tag ging es auf und ab, kreuz und quer über den Globus, zu arm und reich, zu gut und böse, zu liebevoll und hässlich. Dick und dünn, groß und klein. Und dieserjenige, meine Gottvaterwenigkeit, meint es gut mit Ihnen, ist ein großer Gönner und möchte Ihnen ein paar Erkenntnisse und Erlebnisse mitteilen, die Sie in Ihrem Leben mit hundertprozentiger Sicherheit voranbringen werden, so wie ein Vater oder eine Mutter Ratschläge an ihr Kind weitergibt, in der Hoffnung, echt? Echt jetzt? Dass dieses nicht auch in die gleichen Fußangeln tritt wie man selbst. Danke, Fati. Ja, danke, Fati. Danke, Fati van Helsing. Ja. Oh Mann, er ist so ein großer Gönner. Unser guter Fati van Helsing. Ob und wie sich das Kind dann schließlich entscheidet, liegt nicht bei den Eltern, doch manches Kind hat auf den Rat oder den Hinweis der Eltern gehört. Wie sieht es aus mit Ihnen? Glauben Sie, dass Ihr Weltbild tatsächlich nur auf Ihren eigenen Erfahrungen basiert und einer gründlichen Überprüfung auch wirklich standhält? Oder ist vieles davon angelesen? Fragen Sie sich selbst und seien Sie ganz ehrlich dabei. Ich kann es hier nicht hören. 12. Ich schätze mal, das sind die Seitenzahlen, weil das hier so unglaublich gut formatiert ist. Ja. Toll von Helsing, toll. Glauben Sie eigentlich wirklich den Unfug, den man... Aber da kommt es schon wieder hin. Denn Eltern können nicht mit Computern umgehen. Ja, das stimmt. Warum eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Hört mal zu, ihr Eltern in dieser Welt. Wenn ihr älter seid als 50... Und eure Kinder über 20 sind, dann besteht eine asymptotisch gegen 1 gehende Wahrscheinlichkeit, dass ihr die... Darum bittet immer die gleichen blöden Computerprobleme zu lösen. Und dann sagt, oh, da kommt irgendein Fenster, muss ich da jetzt Geld ausgeben? Ja, da steht ein Fenster, spenden Sie all Ihr Geld jetzt, wenn Sie auf diesen Knopf drücken. Soll ich auf den Knopf drücken? Ja. Oder laden Sie jetzt ein Virus herunter, das Ihren Computer zerstört und Ihre Daten löscht. Soll ich das machen? Und bitte gerne auch nachts anrufen, wenn dieses Fenster kommt. Ja, das wäre sehr schön. Danke. Bitte. Glauben Sie eigentlich wirklich den Unfug, den man Ihnen seit Ihrer Kindheit versucht einzubläuen? Wie zum Beispiel, dass der Mensch vom Affen abstammt oder dass die Erbauer der Pyramide Steine, die so schwer sind, dass sie keine Maschine auf der Welt heben könnte, auf Holzrollen bewegt haben? Der Mensch, keine Maschine auf der Welt! Der Mensch stammt ja auch, also noch nicht mal, also ich meine, das glaubt doch auch keiner, dass der Mensch vom Affen abstammt, oder? Das ist eine verzerrte Darstellung dessen, was wir wirklich glauben. If man descended from apes, why are there still apes? Checkmate atheists. Haben Sie sich nie gefragt, wieso die Flagge, welche die Amerikaner angeblich auf dem Mond gehisst haben, im Wind flattert, obwohl uns die NASA glauben machen will, dass der Mond keine Atmosphäre und damit auch gar keinen Wind haben kann? Wie viele Verschwörungstheorien haben wir jetzt? Mondverschwörungen? Vor allem die drei billigsten Schrottverschwörungen, die es gibt, nur Google, kannst du mir kurz sagen, wieso dieser Mann Unrecht hat, sagen musst und Google spuckt dich voll mit Zum Fakten. Glück haben wir dem Rat keine Folge geleistet und haben die Finger nicht weg von diesem Buch gelassen. Haben Sie sich niemals gefragt, warum es in der BRD einen Verfassungsschutz gibt, obwohl wir doch gar keine Verfassung haben? Ach stimmt, wie heißt das, Reichsbürger? Ja. Hat es dir niemals nachdenklich gestimmt, wieso unser Grundgesetz nicht Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland heißt, sondern Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland? Das ist genauso wie die Leute, die sagen, was, Personalausweis? Sind wir etwa das Personal? Haben Sie all das geglaubt, was unsere Befreier in unseren Geschichtsbüchern verankern ließen, nach dem Prinzip, die Geschichtsbücher werden von den Siegern geschrieben, obwohl Ihre Eltern und Großeltern etwas ganz anderes erzählt haben? Nämlich ungefähr sowas wie, ja, aber der Adolf Selig, der war doch gar nicht so schlecht, der hat doch die Autobahnen gebaut. Früher hätte es das nicht gegeben. Spatzenscheiße haben wir geraucht. Wir hatten ja nichts, es war ja nichts da. Und, zu Fuß sind wir zur Schule gegangen. Jeden Tag. Und die waren schließlich dabei. 12 Kilometer. Wem haben sie mehr geglaubt? Und warum? Barfuß. Die Schuhe haben wir gefressen. Diejenigen Leser, die bereits mit meinen anderen Büchern vertraut sind. Und das, was ihr da wegschmeißt, hätten wir uns früher geglaubt. Haben sich mit genau diesen Fragen geglaubt hätten wir uns. Intensiv auseinandergesetzt. Und sind wahrscheinlich auch zu entsprechenden Erkenntnissen. Und nach der Schule haben wir noch den Acker umgegraben. Doch kann ich leider nicht voraussetzen, dass... Mit den Händen. Mann! Kannst du wieder runterkommen vom Grappy-Mode? Tiefgefrorenen Acker! Doch kann ich leider nicht voraussetzen, dass jeder mit diesem Hintergrundwissen vertraut ist. Und hat uns nicht geschadet. Bitte daher die Insider auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben uns nicht beschwert. Nachsicht, wenn das eine oder andere bereits bekannt gewesen ist. Danach noch Hausaufgaben gemacht. Wollen wir aber weiter... Im Winter. Da war es ja schon dunkel und das waren noch Winter. Wollen wir aber weiter betrachten, wie es mit der Allgemeinbildung aussieht. Da gab's zu Weihnachten einen feuchten Händedruck und ein Stück Holz. Ich hab Schluck auf. Ach du Scheiße. Da alle Länder der Welt hoch verschuldet sind, stellt sich unweigerlich die Frage... Das muss sofort aufhören. Warum muss eigentlich ich immer so ein Scheißleben haben? Das ist ein super Leben. Guck, mein Schluckauf ist weg. Okay, ich bin fertig. Boah, jetzt so ein Schlaganfall. Das Wollen wir aber weiter betrachten, wie es mit der Allgemeinbildung aussieht. Okay, pass auf. Pass auf. Folgendes wird dein Gehirn sprengen. Da alle Länder der Welt hoch verschuldet sind, stellt sich doch unweigerlich die Frage, bei wem eigentlich? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass die Claudia von Utopia, so eine komplett runtergekommene, langweilige, teigige, bräsige Olle ist. Wieso hast du das jetzt getan? Weil man verlangt hat, dass ich dich disse. Wer hat das verlangt? Jaschik Kamen. Du musst dich eigentlich auch selber dissen. Die Claudia ist immer krank. Ja, und die riecht nach Käse. Das stimmt nicht. Und Schwitz. Nein. Das ist falsch. So, weiter im Text. Wussten Sie, dass die USA keine eigene Währung besitzen, sondern sich die Dollars stattdessen von der FED, einer privaten US-Notenbank, leihen müssen? und war ihnen bekannt als der Grundbesitz der gesamten verunreinigten Staaten. Verstehst du? Mhm. Verunreinigten Staaten. Seit Jahrzehnten an diese private Notenbank verpfändet ist, na? Macht es jetzt Klick? Wer hat denn... Irgendeiner hat doch schon mal so mit den Lesern gesprochen. David Icke? Nee, der so direkt angesprochen hat. So, hier, Abbildung 1, da sind ganz viele Bilder von der Flagge auf dem Mond. Guck! Ja, toll. Obwohl die NASA erklärt, dass der Mond keine Luft hat, flattert die Fahne im Wind. Bitte, ich muss jetzt eine wichtige Frage stellen. Mach schon mal den Drama-Button rein. Ach so, ja. Wieso lügt die NASA? Los. Stimmen die Angaben über den Mond nicht oder waren die Amerikaner nie dort, sondern nur in einem Studio? Mhm. Jetzt verstehen Sie wahrscheinlich auch erst, was uns das Zitat aus der Süddeutschen Zeitung vor den letzten Präsidentschaftswahlen in den USA sagen wollte, in dem es hieß, es ist egal, ob George W. Bush oder Al Gore Präsident wird, Alan Greenspan ist der Chef der Notenbank. Ach ja, das ist doch dieser lustige, ich glaube sogar jüdischstämmig. Ne? Das natürlich ja ist das ein Jude, alle Verschwörer sind Juden. Der irgendwelche Börsenbücher schreibt und deswegen das alles. Und wussten Sie auch, dass John F. Kennedy kurz vor seiner Ermordung ein Gesetz erlassen wollte, infolgedessen die USA in Zukunft eine eigene Währung haben würden? Er wurde bekanntlich erschossen. Und glauben Sie, dass es Zufall war, dass es die allererste Amtshandlung seines Nachfolgers Lyndon B. Johnson war, genau diesen Gesetzesantrag, nämlich einen FED-unabhängigen, richtigen US-Dollar einzuführen, wieder rückgängig zu machen? Unglaublich, Freunde! Punkt, Punkt, Punkt, Ausrufezeichen. Haben Sie wirklich die Aussage akzeptiert, dass Jürgen Möllemann Selbstmord begangen hat oder dass Alfred Herrhausen, der damalige, Klammer auf 1989, Vorstandssprecher der Deutschen Bank und Berater Helmut Kohls von der RAF umgebracht worden ist? Nee, hab ich nicht geglaubt. Ich auch nicht, hab da keinen Gedanken dran verschwendet. Kommt eigentlich gleich noch Uwe Barschel? Das würde mich freuen. Herrhausen hatte nur wenige Tage zuvor in einem Interview dem Wall Street Journal von seinen Plänen über den Wiederaufbau Ostdeutschlands berichtet. In nur einem Jahrzehnt sollte es in Europas fortschrittlichste Industrienation verwandelt werden. Ja, das sind ja ambitionierte Pläne. Ja. Ein Spreewaldgurken-Imperium? Er sprach ebenfalls von einem Umschuldungsprogramm für die Dritte Welt. Dies hatte er auch auf der Bilderberger Konferenz 1988 ausgesprochen, einem Treffen der größten Wirtschaftsmagnaten der westlichen Hemisphäre. Hatte es sie damals nicht stutzig gemacht, dass die Sprengfalle, ausgelöst durch eine Lichtschranke, nur dann funktionieren konnte, wenn Herrhausens Fahrzeug diese als erstes durchfuhr, also kein vorausfahrendes Fahrzeug das ganze Projekt gefährdete? Meine Güte, dieses Gebäude. Ja, ja. Um lustig zu sein, muss die Spreewaldgurke her. Muss die Spreewaldgurke her. Da, da, da, da, da. Bam, bam. Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Dr. Richard Mayer, erklärte vor dem Deutschen Bundestag eine Woche nach dem Anschlag, dass das Vorausfahrzeug aus dem Wagenkonvoi Herrhausens... Warum? Einfach so. Ich würde gerne nochmal Iguana Farts in a Bathtub hören, weil ich einfach diesen Titel so schön finde. Oh, ist das toll. Der sich normalerweise aus 3 Fahrzeugen zusammensetzt, der abgezogen worden sei. Von der RAF? Wie steht es mit dem Vertrauen in unsere Regierung oder Politiker ganz allgemein? Und warum gehen sie dann noch doch immer wieder zur Wahl? Aha! Sie sind also Christ? Sie gehen zur Wahl, obwohl sie keine Wahl haben. Aha, Sie sind also Christ? Nein, danke für der Nachfrage, nicht. Aber... Sie glauben also, dass es Jesus wirklich gegeben hat? Nicht, nein. Eigentlich. Okay, und sind Sie ebenso fest davon überzeugt, dass Maria Jungfrau war und dass Jesus übers Wasser gelaufen ist? Nein, nein und nein. Oder sind Sie Jude? Und sind Sie fest davon überzeugt, dass Geld das größte Haus der Welt ist? Und sind Sie fest davon überzeugt, dass der Schöpfer allen Seins, der Erschaffer aller dieser Milliarden Sternsysteme, höchstpersönlich einem Herrn Moses da draußen auf einem Hügel in Palästina erschienen ist, um ihm zwei Steintafeln in die Hände zu drücken? Mal ganz im Ernst, würden Sie das vor einer großen Menge so bestätigen? Ach, Sie sind Muslim! Tja, dann frage ich mich, ob Sie wirklich daran glauben, dass es Ihr Allah in Ordnung findet, dass die Mädchen die Klitoris herausgeschnitten bekommen, die Frauen hinter den Männern zu laufen haben und ein Selbstmordattentäter im Himmel einen Bonus erhält. Okay, das jetzt ist da mal eine vernünftige Kritik am Islam, leider in so einem beknackten Buch. Ja. Und sind Sie nicht einer derer, die über Menschen lächeln, die behaupten, ein Nahtoderlebnis gehabt zu haben und die meinen, mit ihrem Schutzengel reden zu können? Doch, das sind wir. Was halten Sie von Menschen, die von sich behaupten, mit Handauflegen andere heilen zu können? Ist es nicht wirklich so seriös, nicht? Es ist nicht wirklich so seriös, nicht wahr? Und wie hatte Jesus die Kranken geheilt? Gar nicht. Okay, wenn er das so sagt. Ja, hier kommt jetzt noch eine Pointe, sowas wie, ja, okay, alles Quatsch, alles, was Sie glauben, alles, was Sie zu wissen glauben. Was halten Sie von Menschen, die behaupten, dass sie jeden Tag eine Viertelstunde meditieren? Finde ich okay. Fänden Sie es im Gegenzug witzig, wenn jemand Ihre Oma auslacht, weil sie täglich den Rosenkranz betet? Ja, nein, also das Problem stellt sich nicht. Wir stellen fest, dass wir gerne über andere urteilen und deren Weltbild und Glaubensvorstellungen in Frage stellen, ja sogar darüber lachen. Ja, das stimmt, das mache ich wirklich gerne. Aber das, was wir selber glauben, wie gesagt, Jesus wandelte übers Wasser und Maria war schwanger, obwohl sie Jungfrau war, ist auch nicht so wirklich bodenständig. Stimmen Sie mir zu? Eigentlich ist doch das, was wir seit der Kindheit als Weltbild akzeptiert haben, völlig unglaubwürdig, unseriös, nicht nachvollziehbar und wissenschaftlich in keinem Falle haltbar. Sagt wer? Ihmchen hier. Also. Würde heute Jesus vor uns stehen und das von sich behaupten, was man über ihn im Neuen Testament nachlesen kann, wären viele von uns diejenigen, die ihn auslachen und sonst wohin schicken würden. Habe ich recht? Nein. Was hat er denn jetzt mit seinem Bibelscheiß? Ja, kommt jetzt noch eine Pointe, das ist jetzt okay, alles was wir wissen und was zu wissen glauben ist falsch. Ja, aber er hat doch die ultimative Wahrheit. Ja, aber was denn, wann kommt das denn jetzt? Glauben Sie nun all das, was da in der Bibel geschrieben steht oder nicht? Nein. Und warum sind Sie denn noch in der Kirche? Bin ich nicht. Mal ehrlich, das ist doch an und für sich inkonsequent. Nein, denn ich bin ja nicht in der Kirche. Ich will ganz offen mit Ihnen sein. Ich selbst habe auch Dinge erkennen müssen, die mir gar nicht gefallen haben. Zum Beispiel, dass ich im Suff ein Buch geschrieben habe. Am nächsten Morgen dachte ich, ach du Scheiße. Auch ich durfte erfahren, dass das, was man uns seit Kindesbeinen weismachen will, nicht immer der Wahrheit entspricht. Doch viele Menschen glauben das, was sie im Fernsehen sehen, was man ihnen über den Anschlag auf das World Trade Center erzählt, über die Entstehung von AIDS und die tolle Wirkung der Chemotherapie und der Impfung. Oh Gott! Bing, bing, bing, bing, bing, bing! Können wir Verschwörungstheorien-Bingo spielen? Ja, das Bingo-Ding ist schon voll. Doch waren Sie mal da draußen in der Welt? Mm-mm. Wo ist denn diese Welt? Links. Ich meine, so richtig, so ganz allein mit Rucksack oder Koffer nach Singapur, Athen, Dallas, Kairo oder in den Urwald von Yucatan, mitten rein nach Sydney, Jakarta oder New York. Ja, war ich schon in Sydney und New York. Ich meine auch nicht für einen Businessaufenthalt, sondern um von dort aus ein Abenteuer, eine Reise zu starten. Ja, alles gemacht. Raus aus der virtuellen Scheinrealität des Internet, der Bücher, des Fernsehens oder des Radios und rein in die Realität, ins Leben, da wo es wirklich stattfindet. Nicht? Aber ich. Und genau da habe ich auf all meinen Reisen quer durch die Welt und in unzähligen Gesprächen mit Menschen, die derartig die Socken offen haben und von denen sie niemals in den Medien erfahren werden, weil sie derartig die Socken offen haben, Dinge gehört und übermittelt bekommen, die bei mir nicht nur das Weltbild verändert haben, sondern auch ein Verändern meines Verhaltens, meiner Lebensweise eingefordert haben. Okay, das... geht jetzt die ganze Zeit so weg. Ja, okay. Doch zurück zum Buch selbst. Sie meinen, der Titel sei provokant? Richtig, ich will Sie provozieren, so wie ich mich auch selbst provoziere. Mhm. Um herauszufinden, ob Ihr Weltbild, Ihre Sicht der Dinge und Ereignisse in Ihrem Leben auf Ihren eigenen Lebenserfahrungen aufgebaut sind oder ob Sie Ratschläge der Eltern, der Geschichtsbücher, der Lehrer, der Massenmedien oder eines Trottels wie mir übernommen haben. Ich möchte Sie herausfordern, Ihr eigenes Leben zu hinterfragen, und zwar mit einem vorgeschusterten Weltbild eines anderen Menschen, nämlich mir. Warum? Weil ich möchte, dass Sie das Beste aus diesem Leben herausholen, was möglich ist, und am Ende hoffentlich wirklich glücklich sind mit sich selbst und Ihrem Leben. Lassen Sie mich noch ein bisschen weiter provozieren. Wieso gibt es an die 300 Familien, die mehr Geld zusammengetragen haben als der Rest der gesamten Menschheit? Wieso ist das Leben so ungerecht? Und der eine oder andere stellt sich womöglich folgende Fragen. Warum bin ich eigentlich nicht eines dieser Familienmitglieder? Wieso habe ich mir für dieses Leben auf der Erde eine einfache Mittelstandsfamilie oder gar sehr arme Lebensumstände ausgesucht? Mann, wieso hat mir nie jemand diese Fragen beantwortet? Wieso fühle ich mich auch von der Kirche im Stich gelassen? Warum soll ich mich als Sünder fühlen, obwohl ich noch nie jemandem Leid zugefügt habe? Wofür soll ich denn schuldig sein? Inzwischen, woran ist die richtige Frage? Ja, aber da steht wofür. Sag ja mal, das kann man ja immer inzwischen mal sehen. Habe ich den Fastenkurs hinter mir, das autogene Training, habe meditiert und bin den Jakobsweg gegangen, bete seit Jahrzehnten das Vaterunser und doch ändert sich nichts. Und die Reichen der Welt leben in Saus und Braus, haben riesige Villen, die schönsten Sportwagen, Koks und Nutten, einen eigenen Jet, sind gesund, lassen sich von den besten Medizinern behandeln. Und ich, aha, dieses Buch dreht sich also um Neid. Neid, ja. Neid, Neid und auch Neid. Ja, und auch, also ich meine, auch um dann, wie sagt man, Minderwertigkeitskomplexe. Ja. Ja. Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Die einen lügen und betrügen und leben im Luxus und ich, schreibe ein Trottelbuch bei Amazon. Ständig darauf besinnt, niemandem Schaden zuzufügen, der sich für Umwelt und Tiere einsetzt, ich sieche durch das Leben. Warum ist das so? Weshalb? Okay, Herz, Ruhe. Wieso haben Sie das Buch denn nun in die Hand genommen? War es wirklich Neugier? Gut, Sie sind also neugierig. Aber sind Sie auch neugierig, wenn es um andere Weltbilder geht? Mann, wie oft denn nun noch? Ja, an dieser Stelle vielleicht mal zur Auflockerung dieses Traktates. Jetzt wünscht sich das beschnurrbartete Einhorn ein Spottgedicht auf Kamelschwalbe. Es war einst eine Kamelschwalbe. Die trank zu oft eine halbe. Und cremte den Kamelfuß mit Salbe. Ich wollte eigentlich einen Limerick machen. Dann musst du aber auch gutes hier ja. Metrum machen. Nein, du hast ja schon die erste Zeile verkackt. Es war eine kamelige Schwalbe. Die trank viel zu oft mal eine halbe. Sie war oft besoffen. Und durfte nicht hoffen. Auf Fußpilz reduzierende Salbe. Ja. Ziemlich gut. Finde ich auch. Und der Dirk, der bekannt ist als Slow Shooting, der wünscht sich, dass wir unseren guten alten Kumpel, den Alexander Hoaxmaster, dissen. Okay. Wo fangen wir da an? Das ist ja... Okay, er ist eine Medienhure. Und dieser Bart, Alex. Alex, komm schon. Alex. Und glaubst du vielleicht, diese Brille macht dich klüger? Ja. Ja, glaubst du das? Mm-mm. Nein. Und hier, du verkaufst dich. Ja. Ihr verkauft euch. Und überhaupt, deine Omnipräsenz geht mir voll auf den Sack. Meint ihr vielleicht, wir wird was Besseres? Denkt ihr, ihr seid was Besseres? Hä? Und ich soll jetzt noch für Massengeschmack bezahlen? Alles klar. Danke. Gut. Gut. Aber das Einhorn möchte noch selber sich selber dissen. Ja, das machen wir später. Oh Gott. Ja, also ich weiß nicht, wie viel... Ja, ich lese jetzt mal was hier. Nein, du musst denn schon... So, warum? Warum dieses Buch? Das ist immer noch dieses scheiß Einleitungsding. Nein, das ist ein Kapitel, das hieß so. Das sicher? Hieß so. Ja, hier. Weshalb, warum? Die Matrix des Buches. Wir sind jetzt in dem Überkapitel, die Matrix des Buches. Das Problem ist, dass die Seitenzeilen einfach überhaupt nichts bringen, weil ihr da ja so mitten rein... Was ist das denn für ein Scheißformat? Das ist kein Wissen der Templer. Ja, ich würde sagen, Nostradamus interessiert mich mal. Willst du nicht das geheime Wissen der Templer? Nein, ich will Nostradamus will ich lesen. Wie findest du das jetzt? Super finde ich das. Witzig! So, pass mal auf hier. Gleich habe ich den Rüssel. Was für ein Rüssel? Das ist, sagt man so. Hör auf, was kaputt zu machen. Ich mache nichts kaputt. Ja, die Suche ist ein bisschen mühselig, das gebe ich wohl zu, aber ich habe es jetzt gleich gefunden. Dann hören wir was über Nostradamus. Wer war Nostradamus? Der berühmteste Seher, den man vielleicht als eine Mischung aus Visionär, Astrologe und Alchemist bezeichnen könnte, ist ohne Zweifel der Franzose Nostradamus. Ist. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung kein weltabgeschiedener Sonderling, sondern ein dem Leben zugewandter, berühmter Arzt. Ich weiß das, denn ich habe ihn gekannt. Ja, wir spielen jede Woche Golf. Wollen wir einen kurzen Ausflug durch sein Leben machen? Nicht, dass wir eine Wahl hätten, denn der Satz endet mit einem Doppelpunkt. Schön, ein schöner Erfolg. Nostradamus wurde am 14. Dezember 1503 als Sohn eines jüdischen Notars in Saint-Rémy in der Provence geboren. Sein bürgerlicher Name war Michel de Notre-Dame. Die ersten Lebensjahre wuchs er bei seinem Großvater, dem Vater seiner Mutter, Johann de Saint-Rémy, auf als Leibarzt. Das interessiert doch niemanden. Und engster Vertrauter des Königs René, Herzog von Anjou, der unter anderem Trinkkönig, Titularkönig von Jerusalem war, ist der Großvater von Nostradamus so zu den Eingeweiden zu rechnen. Eingeweiden. Nostradamus wurde von diesem in der jüdischen Geheimlehre unterwiesen. Okay. Die jüdische Geheimlehre. Hast du nicht so einen Klezmer-Button oder so? Klezmer. Komm schon, such einen Klezmer-Button. Ja, nach dem Tode seines Großvaters, hör auf. Bitte. Und Lehrers studierte Michel zunächst in Avignon Rhetorik und Philosophie. Ab 1529 studierte er in Montpellier Medizin und promovierte 1532. Er heiratete die wohlhabende Witwe Anna Gemella und wurde so 1549 in Salon Provence niedergelassener Arzt und Geheimwissenschaftler. Ich bin übrigens auch Geheimwissenschaftler. Ich bin auch Geheimwissenschaftler. Wer ist eigentlich noch Geheimwissenschaftler? Mein Name ist Stolz. Ja. Promovierter Geheimwissenschaftler. 1555 veröffentlichte er den Hauptteil seiner Prophezeiung. 1566 nach seinem Tode veröffentlichte sein Schüler Jean de Chavigny den Rest seiner Schauungen, die vollständig von 1555 bis zum Jahre 3797 reichen. Ah. Also, bisschen, was geht noch so bei Nostradamus? Es gibt keinen Klezmer-Button, aber ich finde jetzt, da wir uns mit jüdischen Verschwörungstheorien beschäftigen, sollten wir schon auch Klezmer haben. Vergessen Sie es! Hervorzuheben ist, dass Nostradamus zwischen 1532 und 1549 längere Aufenthalte in der Abtei von Orwell, Lothringen und im Kloster von Chambéry hatte. Orval war die Schwesterabtei des Klosters des heiligen Bernhard, des Klosters von keinem geringeren als Bernhard von Clairvaux. Das ist ja alles furchtbar langweilig. Also, wenn Nostradamus tatsächlich eingeweiht worden war, so stellt sich die Frage, ob nicht auch andere Zugang zu diesem Wissen hatten. Der war kein Jude. Aber der wurde in jüdischer Geheimlehre unterrichtet. Ja. Danke. Der Elektrojude. So stellt sich die Frage, ob nicht auch andere Zugang zu diesem Wissen hatten. Was glauben Sie? Ist das Wissen auf Nimmerwiedersehen verschwunden oder hat sich eine kleine Gruppe von Geheimnisträgern dieses Wissen zu eigen gemacht und eine noch größere Macht erworben als die Tempelritter damals? Guck, das passt jetzt. Nein. Doch, die kleine Gruppe sind natürlich die Juden. Daher stellen wir uns die Frage. Pünktchen. Michel de Notre-Dame, Seher, Arzt, Naturmediziner und Astrologe, lebte von 1503 bis 1566 in Südfrankreich. Er ist der bedeutendste Seher des Abendlandes. Was wurde aus den Tempelrittern und den atlantischen Schriften? In Großbuchstaben. Um dieses Geheimnis zu lüften, möchte ich Sie nun bitten, eine Arschbacke zu lüpfen, ich auf eine Reise durch die Zeit mitnehmen. Wir befinden uns fast 1000 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt. Wie ging es damals zu? Es gab keinen elektrischen Strom. Was? Keine geteerten Straßen, natürlich auch keine Autos und auch keine Flugzeuge. Was? Die Menschen fuhren mit Wagen, die von Pferden oder Kühen gezogen wurden. Das Wasser wurde auf dem Herd warm gemacht. So wie heute. Ein Klo, wie wir es kennen, mit Wasserspülung und so weiter gab es auch nicht. Was? Auch kein Handy. Was? Oder sonstige Telekommunikationsmittel. Das kann doch nicht sein. Das ist übrigens falsch, dass es keine sonstigen Telekommunikationsmittel gab. Denn das, was niemals durch dieses verdammte Mobiltelefon, was der rückständige Deutsche heutzutage Handy bezeichnet, verdrängt hätte werden dürfen, ist das gute alte Schreien. Nur wenige Menschen waren gebildet und konnten lesen und schreiben. Und die Bücher, die es gab, wenn man sie sich leisten konnte, hatten andere Themen als die Bücher heute. Zum Beispiel diese unfassbare Scheiße, die sie gerade lesen. So, dass sie meist in lateinischer Sprache verfasst waren. Aber auch zu dieser Zeit gab es Menschen, die weit gereist waren. Zwar nicht so weit wie wir heute, aber man reiste in ferne Länder und wurde dort auch mit interessanten Wissensmaterialien. Zum Beispiel nach Castrop-Rauxel. Das gab's damals doch nicht. Dann. Damals reiste man zum Araber. In unserem gedanklichen Ausflug sollten wir aber auch mit einbeziehen, dass damals mit Menschen, die eine andere Meinung vertraten, auch religiös, nicht sehr zimperlich umgegangen wurde. Ruckzuck war die Rübe ab. Denn wir befinden uns mitten in der Zeit der Inquisition, der Zeit der Hexenverbrennungen. Das stimmt übrigens nicht. Vor 2000 Jahren... Vor 1000 Jahren befanden wir uns im Jahr 1015. Da gab es keine Hexenverbrennung. Weiß ich nicht, wann hat das denn angefangen? Das ist doch immer so ein Irrglaube, dass das mit dem Mittelalter zu tun hat. Das war in der Renaissance. Zu Bachs Zeiten wurden noch Hexen verbrannt. Zu dieser Zeit gab es bereits Männerbünde, sogenannte Geheimlogen, Freimaurerlogen und Debattierclubs. Schachclubs auch. Hier trafen sich Männer, die gebildet und weit gereist waren und edelstubenhockerisch angekränkelt waren, um nicht zu Hause rumsitzen zu müssen, bei der Alten, die dauernd geputzt hat. Und andere Meinungen als die allgemein akzeptierten diskutierten. Militärs, Apotheker, Ärzte, Schullehrer und sonstige Stubenhocker. Hier trafen sich auch die Vertreter verschiedener christlicher Gruppierungen, Franziskaner, Dominikaner und sonstiges Kinderschänder-Pack. Bankiers sowie reisende Archäologen, Physiker, Chemiker wie auch Erfinder und Geschäftsleute. Ich glaube, Chemie gab es damals noch gar nicht, oder? Das war dann Alchemie. Ja, und gab es Physik? Ich glaube, das hieß da nicht Physik. Allphysik. Nee, sowas wie Naturphilosophie oder irgend so ein Scheiß. In den damaligen Logen wurden neueste Erfahrungen ausgetauscht und es war klar, dass das dort besprochen auf keinen Fall an die Öffentlichkeit kommen durfte. Zum Beispiel, wie der Vorsitzende des Ganzen eine derartig purpurnes Purpur in seine Jacke reingekriegt hatte. Das stimmt. Das Wissen war meist ketzerischer Natur und widersprach den bisher festgelegten Standpunkten der Historie, der Religion und der Politik. So brachten beispielsweise die Archäologen Kenntnisse über die Pyramiden mit, die nun gänzlich der damaligen Ansicht über die Kulturen der Welt widersprachen. Ich erinnere mich dabei auch an Funde in Stone... Ich erinnere mich, sehr schön. Damals, als ich mit Nostradamus und meinen anderen Kumpeln, den Alchemisten und Astrologen der damaligen Zeiten zusammensaß... Was haben wir uns einen hinter die Binde gegossen? Naja, und nachdem sich der Nostradamus ungefähr 4 Maß ins Gesicht gestellt hatte, hat er eine Scheiße erzählt, das glaubst du. Bis zum Jahr 3000, sage ich dir. Es handelt sich hierbei auch um alte atlantische Artefakte. Oh. Wissen auch die wenigsten. Des Weiteren entdeckte man bei Bergbauarbeiten in den Karpaten Schrifttafeln und Gerätschaften. Heute würden wir sie als Maschinen bezeichnen, die von einer älteren Kultur zurückgeblieben sind, die aufgrund von äußeren Einflüssen möglicherweise eine Eiszeit riesige Tunnel und Stollen in die Berge trieb, um dort für eine lange Zeit zu überleben. Das waren die großen Alten, die im Necronomicon beschrieben sind, einem Geschichtsbuch, das sehr wahre Sachen enthält. Ja, weil es ein reales Geschichtsbuch ist, das ich neulich gekauft habe. Bei eBay. Ja, das ist jetzt lame. Auch andernorts wurden uralte Maschinen gefunden, beispielsweise der Vorzeitcomputer von Antikythera. Dieser wurde 1901 von griechischen Schwammtauchern entdeckt. Die American Philosophical Society deutete das jahrhundertealte Artefakt als ein Differentialgetriebe mit komplizierten Zahnradkombinationen. Auf einer Reliefdarstellung des Hathor-Tempels von Dendera findet sich eine Darstellung, die an eine Glühbirne erinnert. Aufbauend auf den genauen Maßen aus den ägyptischen Texten, die im Tempel gefunden wurden, hatte Reinhard Habeck dies nachgebaut. Es handelte sich zwar um keine Glühbirne, wer hätte das gedacht, aber es kommt zu einer elektrischen Entladung im Vaikuum, beziehungsweise zu einem elektrischen Lichtbogenüberschlag. Mhm. Bei einem Druck von ca. 40 Torr schlängelt sich ein wellenförmiger Lichtfaden von einem Metallteil Elektrode zum anderen, wie auf der Reliefdarstellung abgebildet. Eine 2000 Jahre alte Batterie! Mhm. Diese Galvanisierungselemente wurden 1936 in der Nähe von Bagdad ausgegraben. Bei einem praktischen Experiment im Römer-Pelletius-Museum von Hildesheim fand der Museumsdirektor zusammen mit einem Chemotechniker der Firma Bosch im Jahre 1978 heraus, dass die Kultgegenstände genau nach dem Prinzip elektrischer Elemente funktionieren und noch heute 0,5 Volt Spannung abgeben. Mhm. Okay, was ist das jetzt hier für ein Geschwafel? Also irgendwelche, also dieses, so eine Mischung aus Präastronautik und die Leute waren nicht so dumm, wie man dachte und irgendwoher. Also was ist jetzt die Lösung? Mach hier einfach weiter. Was hier? Dies sind zwei Beispiele für geheimes Wissen, das auf keinen Fall der Menschheit mitgeteilt werden sollte. Ja, aber ich will so eine Da kommt Punch heilige an. Geometrie. Tempelritter, Freimaurer, Froschskelett, Leonardo, was will er denn da? Also, es ist doch diese Redundanz immer. Ja, das konnte nicht erfunden sein, das hatten die damals schon. Jetzt fang doch einfach mal irgendwo an. Dies und jenes. Das ist der gleiche Scheiß, das ist hier alles. Tja, und über die Personen Abraham, Moses, Mohammed und Jesus erfuhren sie, dass sie nicht... Da steht DNA. So erfuhren die Freimaurer auch von dem Aufbau der DNS, vom Wissen über Atlantis, wie auch von der Existenz anderer Zivilisationen im Weltraum. Tja, und über die Personen Abraham, Moses, Mohammed und Jesus erfuhren sie, dass sie nicht alles so zugetragen hatte, wie in den gängigen Schriften gelehrt wurde. Die Freimaurer waren also zu Todfeinden des Staates und der Kirche geworden und teilten ihre Meinung nur innerhalb der Logen mit. Nun haben wir zwei Aspekte, die wir weiterverfolgen werden. Erstens bekamen die Freimaurer durch die Templer, die hinzustießen, nicht nur enormes Wissen über unseren Planeten, den Aufbau des Kosmos und auch technische Artefakte zugespielt, sondern vor allem das Wissen um die Gedankenkraft und die Macht des Denkens. Das heißt, wie sich Wünsche manifestieren und Projekte realisieren lassen, die anderen niemals gelingen würden, da sie die Mechanismen des Lebens nicht verstanden hatten. Und Leonardo da Vinci. Eigentlich müsste dieser absenden mit und Hugh Jackman. Ja. Das ist nur Bildunterschrift da und die zweite mit zweitens. Die Kenntnis darüber, dass die Menschheit einst aus dem Weltraum befruchtet wurde. Panspermie kennen wir. Und auch wieder dahin zurückkehren wird. Und genau aus diesem Grund kann man zu folgendem Gedankengang kommen. Angenommen, Besucher aus dem Weltraum, ob vom Sirius, Orion, Aldebaran, womöglich vom Planeten Nibiru oder von einem anderen Planeten, zum Beispiel Jugot. Na, wer hat es erkannt? Ja. Würden einst hier landen, was würde man dann tun? Was willst du tun? Ist das grauenvoll? Wie ein lebendig gewordener Albtraum. Ja. An dieser Stelle nochmal zurück zum Live-Gezwitscher. Der beschnurrbartete Einhornrich hatte sich gewünscht, übrigens als Dragon-Karkass firmiert bei Twitcher, hat zurückgezogen von der Kamelschwalbe und möchte jetzt selber mit einem Spottgedicht bedacht werden. Es war mal ein bärtiges Einhorn. Das aß gerne einen Topf mit einem Horn. Nein, das funktioniert so nicht. Nein, okay. Es war mal ein bärtiges Einhorn, das aß gerne einen Topf mit Sanddorn. Der Durchfall kam schnell. Braun war er, nicht hell. und rührte vom giftigen Mutterkorn. Schlecht. Na schlecht, und? Schlecht, na schlecht, und? Schlecht. Na und? Na und? Ja. Das war mies. Egal. Du bist mies. Ich lese weiter. Was reimt sich denn noch so auf Einhorn? Sanddorn. Ja, sowas wie Faun hätte man machen können. Nein, das muss ja, die erste Silbe muss ja betont sein. Ja, ganz vorn oder so. Nein, das lief gerne hinten und ganz vorn, das ist nicht, so macht man das nicht. So wie du macht man das nicht. Was, Mutterkorn macht Durchfall? Ja, nein. Doch. Vor allem, was würden Sie tun? Würden Sie in China landen oder... Was? In... Würde nicht jeder Mensch versuchen, einen Kontakt mit einer höher entwickelten Zivilisation für sich selbst auszuschlachten? Würde nicht jeder versuchen, einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen? Daher beschloss man, einen subversiven Plan auszuhacken, um die Menschheit auf den Tag X vorzubereiten. In einfacheren Worten, wie sollte man es anstellen, dass die Welt nicht mehr in Religionen, verschiedene Länder und irdische Kriege zersplittert ist? Es ging darum, die Weltherrschaft anzustreben mit dem Ziel einer Weltregierung, die dann in der Lage wäre, mit anderen Zivilisationen zu verkehren, um einen Austausch mit der Erde normal zu gestalten. So entstand die Idee einer Weltregierung im positiven Sinne. Es wurde ein Plan ausgearbeitet, der dann bestand, die bestehenden Königshäuser und Regierungen zu stürzen, durch Revolutionen und Intrigen, um am Ende das zu erreichen, was heute als die neue Weltordnung bezeichnet wird, auf die wir gleich tiefer eingehen. Ich finde das langweilig. Rothschild von Adam und Weiß hat ins Leben gerufen worden. Bla bla bla. Also hier, das ist so irgendwelcher klassischer Freimaurer-Illuminaten-Rothschild-Logen-Kack. So, jetzt gibt's das Kapitel Die neue Weltordnung. Das ist mir zu blöd. Was war da mit Kot? Nichts. War da was mit Kot? Kann man im Buch suchen machen? Eigentlich schon. Aber gut, lass uns mal zurückgehen hier zu diesem... Ja, jetzt bin ich wieder dran. Ja. Gott ist ziemlich gut drauf, hört sich doch gut an, oder? Ich gucke. Super Welt eigentlich. Ich finde das doof, das Buch. Wer ist schuld an meiner Krankheit? Sollen wir wieder ein bisschen Victim-Blaming machen? Ja, das würde mich mal interessieren. Also, ich bin noch bereit, Wetten anzunehmen, dass die Antwort du ja selber lautet. Mach mal Code zuerst. Guck mal, ob es Code gibt. Nein. Bitte. Nein. Wieso willst du nie Spaß haben? Weil das, was du unter Spaß verstehst, Kinderkack ist. Suchen. Ich mache Suchmusik. Ach Mann, ich will aber Krankheiten fallen nicht vom Himmel und sind auch keine Strafe Gottes. Sicher gibt es Viren und Erreger, die in einem Organismus für Unruhe sorgen können, doch nur wenn der Nährboden dafür geschaffen ist. Das heißt, dass einerseits das Immunsystem entsprechend schwach ist und andererseits auch ein geistiger Nährboden vorhanden sein muss. Gott straft nie. Außer die 300.028.000 Mal. Gibt's den gar nicht, oder was? Die das in der Bibel steht. Ich dachte, den gibt's nicht. Doch, natürlich gibt's den Gott. Aber ich dachte, das ist doch alles nur Palaver und Palaver. Nein. Wir müssen nur irgendwie akzeptieren, dass alles Gott ist, okay? Aha. Hast du nicht sogar, hat er gesagt, er hätte einen Pakt mit seinem Schöpfer geschlossen? Ja, aber der hat auch gesagt, dass... Dieses Gebölke muss aufhören. Diese Scheiße muss auch aufhören. Diese Scheiße muss auch aufhören. Bist du geistig zurückgeblieben? Ja. Alles, was geschieht, ist eine Folge unserer eigenen vorherigen Handlungen. Aha, danke. Nach der Analogie, wie innen so außen, ist der Körper das Spiegelbild der Seele. Ist der seelische Zustand eines Menschen in Disharmonie, so ist es der Körper auch. Ist der innere Zustand Ärger, wird sich auch der Körper ärgern und das durch die Krankheit auch verdeutlichen. Krankheiten können wir daher auch nicht mit äußeren Mitteln bekämpfen, denn sie sind unsere Freunde, die uns auf etwas hinweisen wollen. Auch hier gilt das Sog-Prinzip. Je mehr Angst wir vor einer Krankheit haben, desto eher bekommen wir sie auch. Je mehr wir eine Krankheit bekämpfen, desto schlimmer wird sie. Je mehr wir sie beseitigen wollen, desto länger bleibt sie bei uns. Hey, ich wollte gerade abgehen. Ich gehe gerade ab. Verstehen wir jedoch ihre Seelenbotschaft, geht sie von alleine eben deshalb, weil sie nicht zu unserem Schaden bei uns ist, sondern aus Freundschaft. Freundschaft. So ein Pankreaskopf CA, das ist aus Freundschaft da. Freundschaft. Nein, wir bieten unseren Podcast nicht auf iTunes an. Sorry. Richtig, denn wir sind der Auffassung, dass angefressene Äpfel auf den Kompost gehören. Und sind außerdem mit dem Geschäftsgebaren dieser Firma nicht nur nicht einverstanden, sondern auch nicht einverstanden. Beschissen. Sie will uns wie ein guter Freund sagen, dass wir uns verändern sollen, dass wir in unserer seelischen Entwicklung stehen geblieben sind. Die Krankheit ist also kein Gegner, sondern ein Botschafter. Das hatten wir doch auch alles schon. Ja, das ist immer. Ja, ich sage ja, es ist redundant, wir können es eigentlich auffüllen. Denn es gibt eigentlich gar keine Krankheiten, sondern nur kranke Menschen. Ziehen wir ein kurzes Beispiel heran. Ein Alkoholiker ist kurz davor, dass sein Körper nicht mehr mitmacht. Es ist ihm anzusehen, dass die Leber bald ihren Geist aufgeben wird, doch bisher geht es dem Patienten noch gut. Mein Alter hat schon gesoffen und ist dieses Jahr 90 geworden, also werde ich es auch. Solche und ähnliche Sprüche gibt unser Kamerad von sich, um sich einerseits nicht eingestehen zu müssen, dass er bereits von Alkohol abhängig und andererseits auf dem besten Wege ist, seinen Körper neben dem bereits zum Teil weggesoffenen Verstand auch noch zu ruinieren. Ja, ganz recht, ich rede von mir selbst. Er hat eine Menge Ausreden parat. Doch er weiß selbst insgeheim, wie es um ihn steht. Er ist jetzt jedoch nicht bereit, Hilfe anzunehmen, da er auch nicht bereit ist, seine Entscheidung zu treffen. Es gäbe nun die Möglichkeit, die zusammengesoffene Leber mit einer neuen, frisch gelieferten auszutauschen. Der Organhandel ist inzwischen zu einem lukrativen Geschäftszweig geworden. Oder mit einem neuen Superpräparat der Pharmaindustrie zu behandeln, welches die Leberzellen besonders schnell regenerieren lässt. Das wäre schön. Vielleicht geht der Patient auch zu einem unserer Superkinder, das ihn durch Handauflegen von seinem Leiden befreit. Wir fragen uns natürlich, was würde die spontane Heilung der Leber bei unserem alkoholkranken Freund bewirken? Würde sie ihn zu einer Umkehr in seinem Denken und einer Abkehr vom Alkohol bewegen? Bestimmt nicht. Sobald die Leber wieder funktioniert, wird er weiter saufen und sein Schutzengel rauft sich die lockigen Haare. Alle Hinweise, die er ihm hat zukommen lassen über sein Gewissen, über Kommentare von Freunden und Bekannten, nichts hat geholfen. Er wollte weder auf seine innere noch eine Stimme von außen horchen und ist auf dem besten Wege, sein Lebensziel nicht zu erreichen. Also hilft nur noch eins. Ein gewaltiger Dämpfer. Höchstwahrscheinlich wird nun seine Leber völlig streiken, was ihn heftig in die Knie zwingen wird. Seine Frau ist ihm sowieso schon davongelaufen, nachdem er sich nicht nur immer häufiger in der Wortwahl vergriffen, sondern auch noch die Kontrolle über seine Aggression verloren hat. Und so ist er nun alleine im Krankenhaus, da seine Freunde aus der Pinte sowieso nie seine richtigen Freunde waren, was er spätestens jetzt schmerzhaft erkennen muss. Das gefällt mir sehr gut. Nun hat er die nötige Zeit, zur Besinnung zu kommen. Ist die Krankheit nun gut oder schlecht? Will die kaputte Leber dem Patienten eine Botschaft für seinen Lebensweg vermitteln? Oder soll sie nur durch eine neue, vielleicht künstlich gezüchtete, ausgetauscht werden? Ja, wäre doch geil, wenn das ginge. Warum ist das wieder schlecht? Was ist daran wieder schlecht? Weil hinter jeder Krankheit sich eine verborgene Botschaft der Seele verbirgt. Gleich, ob es ein harmloser Schnupfen ist oder Krebs. Wenn zum Beispiel die Seele der Meinung ist, man sollte sterben. Ja. Dann sollte man das halt auch. Die Krankheit will nicht bekämpft werden, sondern sie will, dass wir ihre Botschaft verstehen und dass wir unser Denken und Handeln ändern. Denn dann ist die Aufgabe erfüllt und das Symptom kann verschwinden. Was meine ich, wenn ich von einer verborgenen Botschaft der Seele spreche? Weiß ich doch nicht. Bei unseren Augen handelt es sich um das Sinnesorgan, mit dem wir die Welt wahrnehmen, mit dem wir die Welt sehen. Sollten hier Funktionsstörungen vorliegen, wäre die Frage angebracht, was wir nicht sehen wollen, was wir nicht so sehen wollen, wie es tatsächlich ist. Ja. Oh Gott. Gott. Ja, also wir sind selber schuld an unseren Krankheiten. Das, Wer hätte das gedacht? Ja, aber ich wollte jetzt ja eigentlich seinen Pakt mit dem Schöpfer. Eigentlich bist du jetzt nicht mehr dran. Es geht ja hier um eine gewisse Zeitspanne. Was? Ich habe jetzt nur ganz wenig gelesen. Oh, ich lese gleich die Superkinder aus China, aber okay. Sowas von. Gut. Was wird das? Mein Vertrag mit dem Schöpfer, Mann, das kann ich auch machen. Du offenbar nicht. Flippe aus. Hallo. Ja, das liegt einfach daran, dass ich durch Leute wie dich schon neurologisch geschädigt bin. Ja, durch mich, während du das da hörst. Bau eine Maschine für uns! Das ist die Wartemusik. Boing, boing, boing, boing. Der hat nämlich so einen Pogo-Stick. Mhm. So. Los. Wird's bald? Wird's selber bald. Wieso? Was? Ich weiß nicht, das Buch spinnt. Großartig. Warum musst du immer so viel Mist bauen? Warum musst du immer so viel Mist bauen? Dr. Schnackels fliegt zu den Sternen mit mir. Ja. Ja, ja, das sind die Tücken des modernen Dingsies. Was ist es denn jetzt? Ja, das muss es ja wohl sein, aber da steht halt keine Überschrift. Das ist das Blöde daran. Ja, dann scheint das nicht so ganz zu stimmen. Dann eben. 353, hattest du das auch eingegeben? Ja. Dann suchen wir eben nach dem Kapitelnamen. Haben wir denn bis jetzt schon irgendwie so eine Art Botschaft wahrgenommen? Nee, die kommt ja jetzt, deswegen wollte ich das Kapitel ja machen. Nee, da steht nur Vertrag mit dem Schöpfer. Genau. Was ist denn jetzt, was will der denn sagen? Also hat er irgendein Produkt oder irgendeine Einsicht, außer dass alles nicht stimmt, was alles wir glauben? Stimmt nicht, das ist die Einsicht. Ja, es gibt ja öfters. Wir sollen uns unser eigenes verschwörungstheoretisches Weltbild basteln und da reden wir dann auch mit Gott drüber. Aha. Vertrag mit dem Schöpfer. Dazu muss ich aber noch hinzufügen, dass ich zur gleichen Zeit in den wahrscheinlich 5 wichtigsten Minuten meines Lebens meinem Schöpfer und dem Leben gegenüber eine Erklärung abgegeben habe, die nicht weniger entscheidend für meine Zukunft war. Nämlich, dass ich mich nicht weiter von meinem Schicksal drücken werde, sondern das annehme zu tun, was ich mir für diese Inkarnation vorgenommen hatte. Also, das war hier. Was? Wieso? Du nimmst dir was für deine Inkarnation vor. Wann nehme ich das? Wann werde ich überhaupt inkarniert? Morgen. Kann ich nicht. Okay. Mit allen Konsequenzen. Und siehe da, 2 Wochen später hörte ich eine innere Stimme, die mich dazu anhieß, auf einem Kirchturm Platz zu nehmen und Forderungen zu brüllen, mich hinzusetzen und ein Buch zu schreiben, obwohl ich doch gelernter Raumausstatter war und mit Büchern nun gar nichts am Hut hatte. Ja, das merkt man auch gar nicht. Und 2 Jahre später hatte sich meine Manifestation mit der Selbstständigkeit genauso manifestiert, wie gerade manifestiert. Der Grund, warum sich mein Wunsch manifestieren konnte, war der, dass ich bei der Formulierung offen manifestiert hatte, in welcher Form sich der Wunsch manifestieren darf. So konnte das Leben mich überraschen. Funktioniert hatte es also, doch musste ich mein komplettes altes Weltbild, meine alten Freunde und auch meine Gewohnheiten und meinen Verstand zurücklassen und wurde dafür mit einem neuen Leben belohnt. So, und das klappt bei Ihnen genauso. Okay, okay. Wo muss ich unterschreiben? Ich kaufe es. Sie müssen es nur wirklich wollen. Vor allem müssen wir meistens gar nichts... Es ist immer dasselbe. Es ist einfach immer dasselbe. Es muss aufhören. Nein. The redundancy, it burns. Vor allem müssen wir meistens gar nicht so viel dazu tun, sondern nur die Alte aus dem Leben wirklich loslassen. So einfach ist das denn. Vielleicht wird auch das Alte. Die Menschen, die uns seit Jahren auf den Keks gehen, freundlich, aber bestimmt verabschieden. Oh, dieser Jan van Helsing, Junge, der geht mir auf den Keks, das gibt es nicht. Den Stammtisch Stammtisch sein lassen, das oder ist nicht mehr normal. Dem Sportverein womöglich das Dorf oder die Stadt, in der wir seit Jahrzehnten leben. Witzig ist ja, egal, dass er jetzt so tut, als würde er sich über Stammtischniveau erhaben fühlen. Wenn man darüber nachdenkt, dass dann solche Leute wie Axel Stoll an ihren Stammtischen immer genau die gleiche Sülze verzapft haben. Ich mag auch diese Koketterie, die der da immer die Sonne ist rein kalt. Ich mache jetzt immer meine kokette Stimme, wenn er wieder Koketterie macht. Egal, weg mit dem alten Zopf. Wenn wir etwas Neues in unser Leben wünschen, dann muss zunächst das alte weg. Das ist doch logisch. Wir können ja auch nicht in ein volles Wasserglas noch mehr reinschütten. Doch, das geht. Achtung, Koketterie, all die Sachen, die ich hier in dieses Buch geschrieben habe, dass Sie eigentlich gar nicht lesen sollten. Trottel. Kommen ja irgendwo her. Es sind Dinge und Erfahrungen, die ich selbst erlebt habe. Und die habe ich nicht übers Internet erlebt oder im Computer-Spiel, sondern im Leben, im Erleben, auf Reisen. Das ist so. Ja, das ist bekannt. Die Lebenserfahrungen kommen nur durch das Tun. Vergleichen wir das mit einem Menschen, der bereits 5 Bücher über Kamasutra gelesen hat und sich mit Einstellungen bestens auskennt in der Theorie. Mit Einstellungen, verstehen Sie? Sie Stellungen. Am Ende ist meine E-Mail-Adresse für die Damen, die jetzt schon irgendwie in Duldungsstarre verfallen sind. Er wird erst zu einem Kundalini-Erlebnis kommen, wenn er seine Übungen in die Praxis wieso umsetzt. Wieso Kundalini? Was? Fiki Fiki. Kundalini-Erlebnis? Was? Ja. Fiki Fiki mit Yoga. So ungefähr. Ich dachte, ist das nicht diese Aura? Das wäre natürlich wieder ein Beispiel aus dem unteren Körperbereich und zeigt auch, dass die momentane Entwicklung auf der Welt auch an mir nicht spurlos vorbeigehuscht ist. Schlangenkraft. Ach so, verstehe. Schlangenkraft. Schlangenkraft. Viagra. Oh Mann. Aber ernst beiseite. Das steht wirklich ernst beiseite. Das ist ein Teufelskerl, ein Tausendsasser der Sprachspiele. Dass dieses Buch so ein Riesenerfolg ist. Schwanzdampf in allen Gassen. Das ist ja schon unerträglich. Ist nur deshalb möglich, weil ich jetzt hier sitze und seit Wochen den gesamten Tag wichse, was das Zeug hält. Von morgens um 7.30 Uhr bis nachts um 23 Uhr oder noch länger. Es macht Spaß, wenn man Schreiben durch Wichsen ersetzt. In dieser Zeit bin ich kaum... Wenn man 4 ist. In dieser Zeit bin ich kaum für jemanden zu sprechen, außer für die Familie, die das respektiert. Esse wenig, diszipliniere mich. Das heißt, hinter diesem Erfolg steht eine Menge an Ejakulat, die hier eingeflossen ist. Eine Menge, die zu bewältigen war. Und sie hat mir Spaß gemacht. Und ich denke, das merken Sie auch. Wenn uns eine Tätigkeit Spaß und Freude bereitet, dann ist es plötzlich keine Arbeit mehr, sondern dann haben wir unser Hobby zum Beruf gemacht oder besser ausgedrückt, unsere Berufung zum Beruf gemacht. Aber Sie wissen nicht, was Sie als berufliche Tätigkeit, die Ihnen auch Spaß macht, ausüben können? Macht nichts. Ich wusste es ja auch nicht. Deswegen habe ich ja diese Hinweise zum Manifestieren hier anvertraut. Wir halten nochmals fest, es gibt keinen Zufall. Alles, was uns in diesem Leben widerfahren ist und was uns gerade widerfährt, haben wir selbst verursacht. Alles fällt uns zu. Wir ziehen es also an. Nach dem Gesetz der Resonanz. Ach so, ich dachte Anziehung. Ja, ist das Gleiche. Nee. Und so wie es kein Zufall, sondern Resonanz ist, dass Sie dieses Buch jetzt in den Händen halten, so ist es auch Gesetz, dass jetzt der Zeitpunkt in Ihrem Leben gekommen ist, etwas zu verändern. Das das Göttliche in ihnen oder ihr Schutzengel oder eine andere unsichtbare Kraft will ihnen durch dieses Buch, das gerade jetzt in ihr Leben gekommen ist, sagen: Freund, es ist der Augenblick gekommen. Denke nach und prüfe, ob du mit deinem Leben glücklich bist. Falls du es nicht sein solltest, so ändere etwas daran. Aber warte nicht, dass jemand kommt und etwas und es für dich tut. Es geht um die große Frage: Willst du Diener oder Herrscher sein? Lehrling oder Meister? Man weiß es nicht. Willst du selbst entscheiden oder dich durch andere, beispielsweise die Illuminati, entscheiden lassen? Ich will mich auf jeden Fall durch die Illuminati entscheiden lassen. Okay. Es geht nur darum. Betrachte dein Leben. Ist es im Chaos, dann bringe Ordnung hinein. Ist es im Krieg, so befriede es. Spürst du Hass, so solltest du mehr Liebe integrieren. Dabei ist es irrelevant, ob ich oder irgendjemand anders dieses Buch geschrieben hat. Es geht nur um sie, ihren Erfolg, ihre Lebensfreude, ihre Gesundheit. Das war sein Pakt mit dem Schöpfer, in dem der Schöpfer genau kein einziges Mal aufgetreten ist. Gut, jetzt zu einem sehr verwandten Thema. Superkinder aus China. Warum? Och, nee. Ich habe immer noch keinen roten Faden, nur eine rote Armee. Verstehen Sie? Kurze Wartemusik. Die Superkinder aus China. Worum handelt es sich dabei? Hierbei. Die Partei, die hat immer recht. Hast du das gerade wirklich eingegeben? So, im März 1979 Boah, wie alter Rassist. Wurde in China ein Fall bekannt, bei dem ein kleiner Junge mit seinen Ohren sehen konnte. Die Zeitung Sichuan Daily berichtete damals, dass der 12-jährige Tang Yu mit seinen Ohren sah, wie andere mit den Augen sehen und das sogar noch besser. Ja, Synästhesie, danke fürs Gespräch. Die Zeitung, der Reporter Zhang Naiming recherchierte für einen späteren, noch ausführlicheren Bericht über diesen Jungen und testete ihn folgendermaßen. Er drückte ihm ein 6-mal gefaltetes Blatt Papier in die Hand, auf das er mit blauer Tinte 4 Buchstaben geschrieben hatte. Tang Yu hielt den Zettel kurz an sein Ohr und sagte den Inhalt korrekt auf. Ich denke nicht. Ja, was auch immer. Später schrieb man sogar ganze Gedichte auf ein eben zusammengefaltetes Blatt, die er ebenso fehlerfrei erkannte. Ich denke nicht. Das war aber auch nur der Anfang einer unheimlichen Geschichte. Aufgrund der Zeitungsartikel, die damals ganz China in Erstaunen versetzten, meldeten sich die Eltern anderer Kinder mit ähnlichen Fähigkeiten, die dann ebenfalls getestet wurden. Die chinesische Regierung behauptet sogar, dass inzwischen Tausende dieser Kinder in China mit verbundenen Augen nicht nur mit den Ohren, sondern mit der Zunge, den Nasen, den Arschbacken, den Armhöhlen, den Händen, den Füßen, den Fingernägeln, den Haaren, den Lippen und den Gliedmaßen jedes Buch lesen können und es auch gemacht haben. Ja, und wie wir alle wissen, sagt die chinesische Regierung immer die Wahrheit. Ja, natürlich. Die chinesische chinesische Regierung würde niemals irgendwas sagen, was Propagandazwecken dient. Das wäre ja völlig absurd. Ja, jedes getestete Kind ist dabei unterschiedlich veranlagt. Zwei Schwestern mit ähnlichen Fähigkeiten wurden beispielsweise von mehreren Journalisten und Fachleuten aus Bildung, Wissenschaft und Medizin aufgesucht und intensiv getestet. Das ist so geil. Das waren Wissenschaftler. Ja. Und das waren... Das ist dokumentiert in der chinesischen Tageszeitung. Ja, oder ja. Oder auch gar nicht dokumentiert. Die Schwestern sagten, wenn sie ein Schriftstück an ihr Ohr und ihre Nase unter die Achselhöhle oder auch die Puperze hielten, in ihrem Geist formten sich die Bilder und Worte tauchten auf, die sich auf dem Papier befanden. Wirklich Achselhöhle übrigens. Doch nur für einen kurzen Augenblick, dann seien die Bilder wieder verschwunden. Auch wüssten sie nicht, wann diese Visionen eintreten würden. Manchmal müssten sie ein paar Minuten warten, manchmal auch so lange, bis sie brauchten, um das Papier auseinanderzufalten, es auf dem Klo heimlich zu lesen, zurückzukommen und dann dieses alberne Affentheater aufzuführen. Manchmal dauerte es das zum Beispiel eine ganze Stunde. Und nie, eigentlich nie, ging es sofort, außer manchmal, wenn niemand hingeguckt hat. Durch diese Berichte angeregt, befassten sich auch andere Personen mit diesem Phänomen und es stellte sich heraus, dass es nicht unbedingt neu war. Im Zweiten Weltkrieg machte man die Entdeckung, dass einige Männer die in den Radarstationen arbeiteten, in der Lage waren, Mikrowellensignale zu hören. Ja, wenn die Mikrowelle fertig ist, dann höre ich die auch immer. Dann macht die nämlich bling. Ja. Ist ja auch bekannt. Ja. Über die medialen... Oh, komm schon, hau mal jetzt nicht langsam ein. Was denn? Sei doch nicht so ein Rassist. Ist jetzt Peking-Ente jetzt bei YouTube ein? Klar. Über die medialen chinesischen Kinder erfahren wir aus dem Magazin Lichtforum Folgendes. Das Magazin Lichtforum, eine wissenschaftliche Quelle. Ja. Ungefähr im Jahre 1984 fand die chinesische Regierung erstmals ein Kind, einen Knaben mit einer Medialität, die jenseits von allem war, was man bisher kannte. Außer bei He-Man. Als die Regierung seine medialen Fähigkeiten testete, stimmten seine Aussagen zu 100%. Du weißt ja Leute, ich war wieder Magier bei He-Man heißt. Klopsor? Arco. Danach fand die Regierung ein weiteres solches Kind, später mehrere, dann Hunderte und schließlich Tausende. Über dieses Phänomen stellte das US-Magazin Omni auf Einladung der chinesischen Regierung Recherchen an. Komm, recherchieren Sie über das, was in unserem Land gut ist. Wir sagen Ihnen auch genau, wo Sie gucken dürfen und was Sie schreiben sollen, auch. Die Omni-Journalisten kamen in der Annahme, es könnte sich um einen Betrug handeln und gingen mit äußerster Vorsicht vor. Die Regierung wies ihnen ungefähr 100 Milliarden Kinder zu, mit denen sie arbeiten konnten. Die Omni-Leute entwickelten Tests wie etwa, dass sie fragten, ob das auch ganz ehrlich kein Beschiss war und die Leute sagten, ganz ehrlich. Und dann lasen sie aus irgendeinem Buch eine Seite heraus, zerknüllten sie in der Achselhülle den Testperson und fraßen sie mit leckerer scharfer Soße. Die Kinder lasen jedes einzelne Wort auf der Seite ganz exakt. Nachdem viele Kinder getestet worden waren, fanden die Omni-Leute diese Kinder unglaublich. Doch konnten sie sich dieses Phänomen nicht erklären. Ich finde die auch unglaublich. Ja, verständlich. Unglaublich. Meine Güte, das macht einen ja mürbe. Ihr Bericht kann in der Omni-Januar-Ausgabe von 1985 nachgelesen werden. Seither sind in vielen anderen Ländern solche Kinder gefunden worden. So etwa in Russland, Japan, Kanada, Europa und den Vereinigten Staaten. Okay, ich mache die Augen zu. Und wenn du mir jetzt das Tablet an die Wange drückst, dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass da noch mindestens 100 Seiten gequirlte Scheiße kommen. Verstehe. Aua! Nicht auf die Omme kloppen. Ich dachte, das wolltest du. Wange. Ach so. Wo ist da der Unterschied? Ich wusste es. Ich wollte gerade fragen, wie heißen denn solche Kinder? Das sind doch bestimmt Indigo-Kinder, oder? Das sind starke Berichte. Über diese chinesischen Kinder publizierte auch das Wissenschaftsmagazin Nature. Und ist von der... So, das ist die erste... glatte Lüge, die ich hier sehe. Also ich meine, normalerweise sagen die, ja, das wurde in Proceedings of the ausgedachte Universität von Spacko Matosehausen publiziert. Aber hier steht, dass Nature das nicht nur publiziert hat, sondern auch von der Authentizität der Ergebnisse überzeugt ist. Ja, also einfach zu behaupten, dass eines der wichtigsten Wissenschaftsmagazine sagt so, ja, das stimmt. Die chinesischen Kinder, die brechen die Naturgesetze. Ja, jetzt zu etwas völlig anderem, jetzt zum Sport. Ja, du weißt ja nicht, was in diesem Artikel wirklich drin stand. Ja, auch steht nicht drin, dass es authentisch ist, weil das die Naturgesetze widerlegen würde. Das kann ich mir, glaube ich, nicht, dass das in Nature drin stand und dann man zu etwas anderem übergegangen ist. Okay, was, warum, wieso muss ich diesen schrecklichen Lärm ertragen? Das ist Stimmungsmusik. In dem äußerst interessanten Buch von Paul Dong und Thomas Raffil, Indigo-Schulen, bitteschön, Chinas Trainingsmethoden für medial begabte Kinder, dem ich auch die meisten dieser Informationen entnommen habe. Guck mal, dafür muss man dafür eine Gesangsausbildung haben? Das kann ich auch. Danke. Du beschwerst dich doch immer, dass das hier alles viel zu laut ist. Dieses Gekreische hält ja keinen Mensch aus. Ich klinge genau so wie die. Ja, danke. Das ist ja ganz furchtbar. Du bist heute ganz furchtbar. Nein, ich bin heute lebhaft. Ja, dem ich auch die meisten... Mach das bitte weg, das macht mich wahnsinnig. ...diese Informationen entnommen habe. Listen die beiden Autoren die Namen der Jungen und Mädchen, teilweise mit Foto auf, die bei Tests folgende Fähigkeiten aufwiesen. Lesen und Farbmann nehmen mit Ohren, Arschbacken, Händen, Achselhöhlen, Stirn, Handflächen, Füße, Nase, Hund, Katze, Maus. Dann durch Geisteskraft Objekte bewegen und Zweige an Bäumen brechen. Röntgenblick durch menschliche Körper... Kartons und Wände hindurchsehen, machen, dass die Luft stinkt. Rechenaufgaben im Kopf schneller lösen als ein Taschenrechner, der kaputt ist. Objekte durch Ansehen vergrößern und durch Gedankenkraft transportieren. Oh, durch Gedankenkraft. Wenn ich Objekte durch Ansehen vergrößern könnte, dann wüsste ich schon, wie ich damit Geld machen würde. Ja, komm, zieh mal die Bluse aus, Schätzchen. Ich sehe das mir jetzt an. Und dann vergrößern wir die mal um 2 Nummern. Aber du kannst dich selber vergrößern durch Kieferkraft. Ja. Bist du zurückgeblieben? Bist du zurückgeblieben? Du bist also zurückgeblieben. Du bist zurückgeblieben. Der Klaus, zurückgeblieben ist er. So ein zurückgebliebener Typ ist er. Kann immer nur Krach machen. Ja, das kann ich. Durch Gedankenkraft Schlösser öffnen und Worte und Bilder auf zerknüllten oder auch auf zerschnittenen Papier sehen. Ja, das kann ich auch. Ja, das geht gerade noch. Doch diese Phänomene sind nicht auf China beschränkt, sondern ereignen sich inzwischen überall auf der Welt. In Mexiko beispielsweise fand man in der Hauptstadt inzwischen über 1000 Kinder mit ähnlichen Fähigkeiten, wie sie die chinesischen Kinder aufweisen und die in der Lage sind, mit den unterschiedlichsten Körperteilen zu lesen. Ja. Ich habe das ganze Buch mit meinem Pimmel gelesen. Da wird der Satz, dieses Buch ist echt für den Arsch, doch ganz anders zu interpretieren. Es scheint fast so, als habe sich die Fähigkeit der chinesischen Kinder auf die in Mexiko und anderswo übertragen. Über Bluetooth. Und offenbar ist das mit dem biblischen Geistausgießen Tatsache. Ja, du hast Mitteilungen. Doch nachdem die chinesische Regierung begann, das Phänomen der Kinder zu untersuchen, stellte sich heraus, dass diese Lesephänomene nur die Spitze des Eisbergs sind. So berichtete Paul Dong auch davon, dass tausende Besucher einer Veranstaltung eine Rosenknospe ausgehändigt bekamen. Nachdem alle Platz genommen hatten und Stille im Saal herrschte, betrat ein junges chinesisches Mädchen im Alter von ungefähr 6 Jahren ganz alleine die Bühne und sah in Richtung Publikum. Dann, nach einer sanften Armbewegung, konzentrierte sich das Mädchen und sagte laut: Jetzt. Und alle klatschten und waren von diesem Wunder völlig überwältigt. Gott, du bist so, ich bin versehentlich in der Zeile versucht. Haben sich die nämlich die Rosenknospen in den Augen derer, die sie hielten, zu prächtigen Rosen verwandelt. Natürlich haben sie das. Paul Dong schreibt auch von einer anderen demonstrativen Veranstaltung, an der etwa 5000 chinesische Kinder teilnahmen. Ein Kind saß dabei vor einer verschlossenen Arzneiflasche mit kleinen Tabletten darin. Nachdem diese Flasche vor dem Publikum mit einem Deckel verschlossen und mit Klebeband versiegelt worden war, wurden diese vor das Kind platziert. Daneben wurde eine Videokamera aufgestellt, die alles auf Band festhielt. Dann sagte das Kind, dass es nun anfangen würde und die Zuschauer sahen gespannt zu. Plötzlich begannen die Tabletten, die sich im Innern der Glasflasche befanden, ohne dass sich das Kind bewegte, also nur mit Gedankenkraft, sich durch das Glas hindurch auf den Tisch zu bewegen. Natürlich ist das passiert. In einem anderen Fall führte ein Kind den gleichen Versuch mit einer Münze durch, die sich ebenfalls widerstandslos durch die Glaswand in das Behältnis hineinbewegte und dort liegen blieb. Paul Dong! Zufolge gab es noch viele andere Phänomene, die in China vorgeführt wurden und auch von der chinesischen Regierung inzwischen als echt anerkannt worden sind. Selbstverständlich. Von der chinesischen Regierung, das ist so... Ja, das ist so wie Wunder vom Vatikan. Ja. Das ist einfach so, ja, doch. Hat auch das Menschenrechtskomitee der chinesischen Regierung gesagt, dass es alles mit rechten Dingen zuging dabei? Ja. Guck mal bitte, Twitter. Ja, wenn wir schon live tweeten, oder? Live. Keine neuen Sachen. In einem anderen Fall führte ein Kind den gleichen Versuch mit einer Münze. Selbstverständlich war die chinesische Regierung am Anfang davon überzeugt, dass es sich hierbei um irgendeinen Trick à la David Copperfield handeln würde. Doch die Aber sobald sie merkten, Zahl dass sie daraus Kinder Profite rausschlagen mit diesen Fähigkeiten stieg weiter an, merkten sie plötzlich, dass das alles ganz arg wahr ist. So wie TCM. Ja. Als das Buch von Paul Dong 1997 in den USA erschien, hatten die chinesische Regierung angeblich bereits über 100 Trillionen solcher Kinder registriert. Nachdem die Realität dieser Ereignisse nicht mehr von der Hand zu weisen war und man sich darüber bewusst wurde, was dies für China bedeutete, nämlich jetzt nichts direkt, begann man spezielle Schulen und Ausbildungsstätten einzurichten und sie Hogwarts zu nennen, in denen solche Kinder mit ihren Fähigkeiten unterstützt werden konnten. Es ist inzwischen so, dass wenn ein neues Kind mit diversen Fähigkeiten gefunden wird, dieses gleich zu solch einer Schule gebracht und dort betreut wird. Ja, deswegen haben die Chinesen ja auch keine Probleme in ihrem Land. So ist es. Alles funktioniert wunderbar. Ein interessanter Nebeneffekt ist der, dass teilweise Kinder, die keine solche Begabung haben, in Anwesenheit solcher medialer Kinder ebenfalls medial werden. Ach so. Oh, das ist halt so ansteckend. Wow, wieso ist denn dann noch nicht jeder chinesisches Kind so eine Art Magier? Weiß ich nicht. Das erinnert an Uri Geller, den ich zuvor bereits erwähnte. Uri Achat Stein Shalush Geller, der übrigens in seinem Buch Mein wundervolles Leben beschreibt, dass er mit Außerirdischen in Kontakt steht, die ihm helfen, diese Dinge zu vollziehen. Wow, ernsthaft? Hatte im November... Ach komm schon. 73 an einer Radio- und später an einer Fernsehsendung teilgenommen, bei der er Löffel und andere metallische Gegenstände mit Gedankenkraft verbog. Er bat dabei die Zuhörer und Zuschauer, bei sich zu Hause ebenfalls Löffel oder Messer auf den Tisch zu legen, um zu sehen, ob sich der Effekt übertragen ließ. Und tatsächlich war es so, dass tausende Löffel sich bei den Menschen zu Hause bogen, ohne dass diese das Besteck berührt hatten. Ist klar. Okay, was... Worum geht's hier? Um Indigo-Kinder. Ja, jetzt werden hier noch tausend Beispiele von irgendwelchen ausgedachten Sachen erzählt. Ja, das war's. Dieses Buch, da gibt's keinen Zusammenhang. Normalerweise kommt doch sowas wie, ja, in Deutschland ist man so verbohrt, dass die Indigo-Kinder nicht entdeckt werden und traurig und einsam mit ihren Gaben. Und Ritalin, alle kriegen sie von der Pharmaindustrie, genau. Ritalin, weil dann können die Illuminaten die Welt beherrschen. Zum Beispiel hat der Kevin diese besondere Indigo-Kraft, nervig, laut und unaufmerksam zu sein. Das kann man doch nicht einfach... wegmachen. Der kaputt. Ist auch ein Kristallkind kaputt und hochbegabt. Kaputt therapiert. Kristallindigo. Ja, hochbegabt auch. Nein, Frau Müller, Sie sind einfach nur sehr, sehr dumm. Tipp, tipp, tipp. Kannst du Wartemusik machen, während du was suchst? Ja, ich weiß nicht, ob ich das hier überhaupt noch... das hat sich ja auch irgendwie überlebt, ne? Ja, können wir mal... Also mit dem nötigen Weitblick können noch mindestens zwei weitere Schlüsse aus diesen irdischen Neuheiten gezogen werden. Abgesehen von den Rechenkünsten demonstrieren diese Kinder die metaphysische Technologie der De- und Rematerialisierung. Das können viele Eingeweihte aller Religionen und Jahrhunderte und zwei der gegen geläufigsten Beispiele sein. Zum Beispiel Wasser in Wein verwandeln, Jesu... De- und Rematerialisierung, Mann. Wie aus einer Speisung der 5000 seiner Zuhörer. Weniger bekannt sind die Experimente von... Der muss einen guten Catering-Service gehabt haben. Von Montauk, der nördlichste Zipfel von Long Island, New York. Was? Achso, beim Montauk-Projekt hatte man nicht nur, wie bereits zu Anfang des Buches erwähnt, mit der Zeit experimentiert, sondern auch mit Materialisation. Und zwar hatte man mittels eines speziell dafür hergestellten Verstärkers die Gedanken einer Versuchsperson derart verstärkt, dass diese Realität wurden. Geil, wie genau baust du so einen Verstärker? So Daniel Düsentrieb-mäßig? Man braucht so eine Art Röhre und dann so auch so einen Stecker. Oh, und weißt du, was man dann machen muss? Man muss, glaube ich, nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Dann erscheint sofort ein Pfeil. Und da drückst du dann drauf und schon kommt der manifestierte Gedanke raus. Klingt plausibel. Ich weiß. Ja. Man begann beispielsweise damit, dass ich Duncan eine Cola-Dose vorstellte. Stimmt, warum nicht sowas wie eine Milliarde Euro oder... Ein Heilmittel für alle Krebs, Krankheiten. Genau. Nein, es gibt ja keinen Krebs, beziehungsweise den der Krebs. Welches durch die unterstützende Technologie tatsächlich Realität wurde. Geil, wenn das auch nur ansatzweise stimmen würde, dann, ja, warum? Wie kann man sowas nur glauben? Warum gibt es dann dieses Buch? Warum gibt es dann noch Krebs und Kriege oder sowas? Wie kann man sowas ernsthaft glauben? Das ist so wie, da kommt eine gute Fee und sagt, okay, du hast drei Wünsche frei, ganz egal, was es ist. Oh, nehme ich erstmal eine Fanta. Ja. Currywurst und dann... Gleitgel. Der dritte Wunsch ist Trinkgeld. Erfüll dir was Schönes, Süße. Welche durch die unterstützende Technologie tatsächlich Realität wurde. Später experimentierte man auch damit, dass er sich Lebewesen vorstellte, wobei es, Achtung, hier dann zu chaotischen Zuständen kam. Okay, da wird nicht weiter drauf eingegangen. Also der hat Leben erschaffen dann wahrscheinlich. Oh, guck mal, die Quellenangabe, die jetzt kommt. Inzwischen weiß ich von einem sehr guten Freund, dessen Schwiegervater in einem geheimen Forschungszentrum in Alma-Ata, Kasachstan, arbeitete, dass diese eine ähnliche Technologie hatten und wahrscheinlich auch noch immer haben. Dort wurde vor den Augen eines Mannes zuerst ein Hund und später ein Mensch realisiert. Okay, gut. Der für Wochen hinweg feststofflich blieb, bis er sich wieder auflöste. Man konnte mit diesem Mann sprechen und dieser sich selbst auch frei bewegen. Wie kann man sowas nur glauben? Nein, vor allem, das Allerspannendste ist doch, da geht er jetzt einfach nicht drauf ein. Schatz, es ist alles gut. Das ist doch nicht schon auch. Alles ist gut. Und zweitens werden diese Kinder, so Ende des Kapitels, sowas wie die größte Sensation, die jemals auf der ganzen Welt passiert ist. Neues Kapitel, neue Frage, werden diese Kinder unsere Welt verändern? Ich schweine äußerlich durch gesellschaftliche Impulse und teilweise durch Reformen. Ja. Okay. Dann mach noch eins und dann reicht's. Schwänzleid, Dreckskack. Dreckskack. So. Was haben wir denn hier als letztes? Oh, ich muss auch schlafen. Mach mal hier schnell. Ich bin ein kleiner Gott, Seite 402. Nee, mach mal den Abschluss da. Ja, das ist der Abschluss. Also. Bin ein kleiner Gott. Das Wort Zufall ist aus meinem Wortschatz gestrichen. Das ist doch sehr schön für den Axel. Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Und der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Wir hatten schon lange keinen Mike Krüger mehr in der Lesestunde. Ja. Das ist eigentlich inakzeptabel. Bevor ich zu schöpfen beginne, werde ich mir nochmals bewusst, wer ich bin, welche Fähigkeiten in mir angelegt sind und was ich mir wünschen möchte. Hilfreiche Schritte, dies herauszufinden, sind die Fischgräte. Was will ich loslassen? Was will ich erreichen? Worin liegen meine Schwächen und Stärken? Was würde ich verändern, wenn mein letztes Stündlein geschlagen hätte? Wie würde ich meinen Tag und mein Leben generell gestalten? Wäre ich finanziell unabhängig und müsste nicht mehr arbeiten? Koks und Nutten! Ich überprüfe meine Einstellungen und meine Glaubenssätze zu Geld und richte mich auch hier gedanklich neu aus, entsprechend einem Leben in Fülle. Ach, das hatten wir schon mal. Leben Sie, als ob Sie super viel Geld hätten. Ich schließe einen Vertrag mit dem Schöpfer, dass ich diese Inkarnation, dieses Leben annehme und mich meiner Lebensaufgabe stelle. Stecke ich in einer Problemsituation, also einer Herausforderung, so betrachte ich mir die Situation, in der ich mich befinde, aus einem inneren Abstand, erkenne die Botschaft und den Lernprozess und treffe eine Entscheidung. Ich folge immer mehr meinem Herzen und lasse den Kopf zurück. Das scheint mir sehr klug zu sein. Ja. Ich höre auf meine innere Stimme und meine Intuition. Ich lebe im Hier und Jetzt und bin mir meiner Schöpferkraft immer bewusst. In jeder Lebenssituation, am Arbeitsplatz, mit den Kindern, beim Liebesspiel. Dabei hilft es mir, mich selbst aus der Perspektive des Beobachters wahrzunehmen, mir selbst über die Schultern zu sehen und entsprechend Ratschläge zu geben. Ich sehe die Dinge optimistisch, auch wenn eine Situation noch so verfahren auszusehen scheint. So wie ich mir wünsche, dass andere Menschen mit mir umgehen, so verhalte ich mich auch diesen gegenüber. So, was haben wir denn hier mit Liebesspiel noch? Ja, den Abschluss bitte. Das war der Abschluss. Das war der Abschluss vom Buch? Ja. Schön. Aber jetzt will ich wissen, ob das Wort Code darin vorkommt. Ja, also ich bin nicht ganz schlau geworden aus diesem Buch. Was soll das heißen? Naja, du bist eben der Schöpfer deines Schicksals. Ne? Du musst alles annehmen und die ganze Welt ist voller Verschwörungen und die Illuminaten und alles. Das war so eine Mischung aus dem Esoterik-Handbuch und diesem Gottesmatrix. Zersetzt, was immer im Land eurer Feinde gut ist, macht ihre Götter lächerlich und zerrt alles Herkömmliche in den Kot. Na, bitteschön. So, dann kommen wir mal zum Fundstück. Ich fand dieses Buch irgendwie... Also das Buch, ne? Das hat diese zwei Teile. Das hat diesen... Ihr wisst gar nichts. Überhaupt gar nichts wisst ihr. Die ganze Welt ist voller Verschwörungen. So viele Verschwörungen. Hör mal. Und der zweite Teil ist... Nimm dein Leben selber in die Hand. Resonanz. Alles, was Schlimmes passiert, bist du selber schuld. Jetzt geh mal was schöpfen. Aha. Ja, also ich denke, man kann... Zusammenfassend sagen, dass man der Empfehlung der Titelseite ganz, ganz dringend folgen sollte. Das spart Geld, und zwar nicht wenig, und Zeit und viele ausgeraufte Haare. Das ist so. Aber das hätte man sich ja auch fast vorher schon denken können. Ja. Anstrengend. So, das Fundstück heute ist Memnon. Memon heißt das, bitte. Ja, dann eben das. Memon bionische Instrumente. www.memon.eu. Der Typ, der da jetzt gerade offenbar ein Seminar hält, sieht genauso ekelhaft aus wie dieser Klanginstrumente-Typ. Der sieht aus wie Nosferatu mit Brille. Ja, das stimmt. Oh, ein Video mit dem. Will ich das sehen? Das ist Jörg Löhr. Oh, er kommt aus der Weiterbildungsszene. Dem will ich sowas von eine reinhauen. Erika und Hans Felder habe ich natürlich vor vielen, vielen Jahren schon von Memon gehört. Ich habe mir das sehr genau angesehen und habe es dann sowohl für unseren Geschäftsbereich, unser Geschäftsgebäude, als auch richtig mit Schnackes Wackelpudding draufkleben. Ich finde, mir ist er sympathisch, der sieht aus wie mein Glied. Ja, also, ne, wir haben also hier so eine Seite aus dem Bereich ekelhaft professionell. Memon Bionic Instruments. Weißer Hintergrund, so irgendein so Logo-mäßiges Memon-Ding. Und dann gibt es da so eine Seite, die da so sich automatisch durchblättert mit, wie sagt man, Testimonials. Oder so irgendwelche Flitzpiepen stehen. Memon hat meinen Wohlfühlfaktor im Auto extrem erhöht. Hans-Joachim Struck, ehemaliger Sportwagenweltmeister, jetzt verwirrter Opa. Durch meinen Memon erlebe ich viel bessere Lebensqualität. Anna Scholler, Memon-Partnerin einfach nur, wenn man sonst nichts kann. Ich habe Memon schon lange im Einsatz und möchte nicht darauf verzichten. Dr. Stefan Linder, Zahnarzt. Memon an mich, niemals zu Dr. Stefan Linder gehen. Also, was scheint das Problem zu sein mit Memon? Hier steht, Umweltbelastungen wie Elektrosmog betreffen jeden. Handeln Sie jetzt! Yes. Weil es jeden betrifft, liegt es uns so am Herzen. Schutz vor Strahlung, Schutz vor Hochfrequenz, Schutz vor Handystrahlung. Warte, können die davor auch schützen? Ja, das sind allgegenwärtige Themen. Danke, danke. Das ist Hochfrequenz. Ja. Viele Menschen fragen sich, ob ein Schutz vor elektromagnetischen Feldern und Strahlung notwendig ist und was es mit Elektrosmog auf sich hat. Elektrosmog ist in aller Munde, vielleicht auch in allen Köpfen. Was denken Sie, wenn Sie einen Mobilfunkmast sehen? Wie fühlen Sie sich, wenn Ihr Handy permanent bei sich tragen? Das hat man das ist doch alles schon milliardenfach untersucht, dass das keinen Einfluss natürlich. Hat. Glauben Sie, dass die Wirkung vieler elektromagnetischer Felder und Strahlungen nur weil man sie nicht sieht, unschädlich für uns sind? Wie geht es Ihnen, wenn Sie immer öfter von Feinstaubwarnungen? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Feinstaub? Ja. Also hier so klassisches Bange machen mit modernen, mit gerade mit Buzzwords. Also so. Ja, und mit diesen Suggestivfragen. Ja, ja, klar. Dieses, das dann, wo dann am Ende jeder irgendwas hat. Also, und was, da sind dann die Bilder mit den Kindern drauf. Was kriegt man denn jetzt? WLAN, Elektrogeräte, blablabla, Schutz für zu Hause, Schutz im Unternehmen, Schutz für unterwegs. So, was gibt's denn? Schutz für zu Hause. Mehr erfahren. Angeklickt. Da gibt es vermutlich den Orgonit Chemtrail Buster für 789 Euro. Ja, klappt ja super. Ja. Renature your life. So, da, was haben wir da? Nee, ist es da schon? Nee. Da. Memon zu Hause. Jeden Tag genießen wir alle die Annehmlichkeiten der modernen Technik. Verdammte Scheiße, was ist denn das hier? Also schon wieder irgendwelche jetzt hier, ne? Alles, was wir haben. Unterhaltung, Computer, Küchentechnik, WLAN, Bluetooth, Wireless, Fernbedienung, Funk, Fußbodenheizung, Foto, vor allem Fußboden, irgendwas random. Tisch, Stuhl, Schranktür, Kekskrümel. Unser Zuhause ist voller moderner Technik und den daraus resultierenden elektromagnetischen Feldern. Feinstaub und die Qualität des Trinkwassers sind wichtige Faktoren. Reaktion für unsere im Körper. Lebensqualität. Viele Umwelteinflüsse bewirken biologische Effekte, belasten Menschen gesundheitlich und verursachen Stress. Beweise? Keine. Aber ich kann ernst schauen und gewissen... Keinen Zweifel haben Fachleute daran, dass elektromagnetische Felder im Körper... Hallo, ich muss das fertig lesen. Eine Reaktion im Körper hervorrufen können, auch wenn wir diesen Einflüssen nur kurzzeitig ausgesetzt sind. Und auch wenn das Ganze vollkommen ausgedacht ist. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was die verkaufen. So, da sind jetzt ganz viele Häuser und da musst du draufklicken und dann sagen die... Harmonisiert seit November 2012. Memon-Berater Dippel in Schrottoskop. Okay. Was? Da sind jetzt Bilder von diesen Allein Häusern. Das Wort harmonisiert, da weiß man schon, dass das High-Esoterik ist. Ja. Also ich glaube, hier wird man nicht fündig, sondern wir gucken mal bei Produkte. Aha, da. Memonizer Mobile. Classic Black and White. Handy. Die klebst du auf dein Mobiltelefon. Achso, das habe ich sogar, glaube ich, schon mal gesehen, dass irgendwelche Leute solche beknackten Teile hatten. Auch übrigens oft gesehen schon diese Gummiarmbänder mit diesen Hologrammaufklebern drin, die früher im Überraschungsdorf wurden. Das, doch, doch. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. So komische Arme. Hier, soll ich da? Guck, da kommt es doch schon. Ah, da kannst du das jetzt als Armband tragen? Ja. Also, positive Effekte bei elektromagnetischer Strahlung und Umweltstress. Mhm. Geil. So, ist das eine Krawattennadel, als dass du das tragen kannst? Mhm. Oh, guck mal, hier gibt es das sogar in ganz edel. So, ich will jetzt vor allem wissen, so was kostet mich das denn, wenn ich hier... Was ist denn das? Das ist ein Armband, Mann. Ein schickes Armband, das du tragen kannst. Memonizer Food. Genau. Was kostet denn so für Speisen und Getränke? Positive Effekte bei Speisen, Getränke. Bei den anderen war das positive Effekte bei Elektrosmog. Oder Feinstaub. Was kostet denn der Memonizer Food? Oh, da ist die Blume. Oh, eine glückliche Familie, die im Freien in einem Park mit gesunden Sachen frühstückt. So Honig, Milch und so weiter. Alle schön, natürlich blonde Arier. Ja. 72 Euro. Was bekomme ich denn dafür? Einen 5x8 cm großen Memonizer. Was soll ich denn damit machen? Ach so, Teller mit Speisen oder Gefäß mit Getränk für eine Minute auf die Karte stellen. Alter, ist das jemals... wie dumm muss man sich dabei vorkommen, wenn man dann so vor dem Essen statt des Gebetes so, lieber Jesus, sei mein Gast und friss nicht so viel oder so ähnlich. Sondern dass man dann sagt, so ja, wir stellen das jetzt auf die Memon-Karte. Und warten bis die ganzen... Was soll denn das überhaupt machen damit? Was ist denn das Problem an Essen? Ist da auch... Harmonisierung drin? Für Speisen und Getränke. Geh mal bitte, was die anderen so kosten. Dafür das Auto würde mich interessieren. Du hast überhaupt kein Auto und kannst auch nicht fahren. Ja und? Trotzdem würde es mich interessieren, wie viel man dafür bezahlt. Aber das verstehe ich nicht. Was verstehst du jetzt schon wieder nicht? Ich dachte, das ist das mit Elektrosmog. Ja, das macht den Elektrosmog weg. Guck mal, hier steht jetzt bei den Karteilen steht jetzt positive Effekte bei Elektrosmog, Feinstaub, WLAN, Bluetooth, GPS. Ja. Hat irgendjemand bei Memonizer Food steht positive Effekte bei Speisen und Getränke. Wieso glaubst du, dass da Kohärenz vorfindbar ist? Weil das eigentlich professionell ist. Die haben da bestimmt irgendwelche... Oh, man soll das also einfach auf die Lenksäule legen. So vor das Armaturenbrett, so wird das hier abgebildet. Dann passiert was? Montageanleitung, einfach drauflegen. So, zahlst du 300 Euro. Boah. In einem durchschnittlichen Mittelklasse-Pkw werden heute 4.000 bis 8.000 Meter Kabel, bis zu 60 Mikroprozessoren, unzählige kleine Motoren und Sender verbaut. Ihr Navi ortet über GPS, Radio und Telefonempfang per Funk. Die Auswirkungen der dabei entstehenden elektromagnetischen Felder sollten Sie ernst nehmen. Die Memon-Technologie setzt den vorhandenen Stromkreislauf und baut ein harmonisches Feld im Raum auf. Wie denn? Mit Memon. Energiestrahlung. Ah, Spaß. Guck mal, das ist jetzt der kleinste, der kostet 298. Das kann ich doch nicht ernst. Leute, die das kaufen, müssen doch komplett die Socken aufhaben. Wie viel kostet denn der C, der größte, für LKWs, Busse und Elektroautos, bitte? Das musst du da rechts einstellen. Rechts. Kostet alles dasselbe. Rechts, nein. Also 611. Euro, also, ne, für LKWs. Okay, das waren jetzt also Autos, dann gab es für am Körper zu tragen, fürs Handy und darunter waren. Was ist denn mit Liebesspiel? Gibt es Liebesspiel? Nein, jetzt gehen wir mal runter. So, Kombi, für die, Workstation, Heating natürlich. Oh, selbst die Sonne. Also selbst die Sonne braucht ein Memon. Ja, also, wenn du für Photovoltaik. Neulich hat der Hausmeister von der Sonne angerufen und gesagt, auf dem Stern hier, da ist eine Strahlung, das können Sie sich nicht vorstellen. Morgens komme ich nicht mehr aus dem Bett, weil die Sonne hier so strahlt. Für Photovoltaikanlagen. Ach so, ich dachte für die Sonne, weil es Sun heißt. Oh, dieses Produkt erhalten Sie nicht im Onlineshop, da hier für eine persönliche Beratung notwendig ist. Ja, ganz genau. Das kann es nicht jedes machen, was es will. Ja, also diese schönen... Oh, Forschung. Ich will das bestimmt gut publiziert. Oder auch... Was? Keine Referenzen? Wieso nicht? Geopathische Schmerzen. Faktenblatt Erdmagnetfeld. Hier, physikalisch-chemische Wirksamkeit von Memon auf Wasser. Ah ja, das ist interessant. Oh, jetzt gibt es ein PDF. Führt dann, zu einer messbaren Veränderung das ist des Trinkwassers. So, das ist aufgebaut wie ein Paper, das gefällt mir so gut. Das haben sie wirklich, der Titel, dann die Autoren, allgemein beeidigter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger. Bewirkt eine bessere Strukturierung des Wassers. Meine Güte. Komplette Pferdescheiße. Ja. Ja, zwei Seiten. Vor allen Dingen hier signifikant alles klar. Der pH-Wert von 7,44 auf 7,7. Hier gibt es tatsächlich ein Ergebnis. Messreihe ohne und mit. pH-Wert 7,4, 7,7. 7,45, 7,75, 7,47, 7,47. So, da ist auch auf keinen Fall irgendwie was Basisches, was der noch an seinen Fettfingern hatte, mit drin. Ja. Oh Gott. Und vor allem, wenn solche kleinen Unterschiede signifikant sein wollen, dann müssen die das millionenfach wiederholt haben. Die haben es dreimal gemacht. Ja. Nie im Leben sind solche Unterschiede signifikant bei drei Wiederholungen. Mal abgesehen davon, dass man bei drei Datenpunkten sowieso solche Berechnungen nicht machen sollte. Achso, du nimmst das ernst. Oh. Ja, ich dachte, ich meine, wenn man schon sich die Mühe macht, so ein Ding zu faken, dann können die doch auch wenigstens das richtig faken sein. Denn wir haben den Versuch 7000 Mal wiederholt und der Effekt ist echt. Aber die Leute haben es dreimal gemacht, das gefällt mir sehr gut. Hier, guck mal, neue Twitter-Mitteilung. Kristallfotografie. Ja, von Emoto. Surprise, surprise, surprise. Wie Emoto. Emoto stand doch da, der Name. Das ist dieser Typ, der das Wasser fotografiert hat, nachdem er es beschimpft hat. Ach ja? Ja. Also das musst du doch wissen. Ah, hier. Concept of Microcluster Water und die Magnetic Resonance Analysis Technologie. Das ist der Superspinner. Der sieht auch lustig aus, sagen wir mal. Ja, also so eine schöne, das ist dann so die Technik, die Männer-Esoterik hier, so, ja. So mit Technik und hier coolen, die sehen ja auch schick aus, ne? Also die haben bestimmt, die einzigen Mitarbeiter, die haben, sind so Designer, das sind dann so schicke silberne Plättchen mit diesem Logo drauf, das wie so drei und dieser Blume des Lebens Wellenlinien aussehen. Schreinerei Ganselmeier. Das war aber eine wichtige Investition für das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter. Ja. Das glaube ich auch, wenn der Chef da ein paar tausend Euro reinsteckt, dass man dann sagt, okay, ich fühle mich gewertschätzt. Okay, Zertifizierung, wie sind die zertifiziert? Gar nicht. Oh, ach so, doch, von ihrem eigenen Zertifizierungsservice, nämlich die haben das Memon Umweltsiegel. Ach, ach nein, die zertifizieren Unternehmen. Sobald Sie bei uns für 10.000 Euro eingekauft haben, kriegen Sie das Zertifikat gratis dazu. Mitglied im Senat der Wissenschaft? Wirtschaft. Also, offizieller Ausraster. Memon erhält Förderungen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Okay, es gibt noch einen Shop. Da waren wir doch gerade drin. Nein, wir waren bei Produkte. Ja, im Produkte-Shop. Ja, hier gibt es komplett andere Sachen. Nein, das sind genau die gleichen. Memonizer Wireless. Genau davon haben wir vorhin schon gesehen. Da steht nun gleich der Text mit dabei. Und der Preis. So, hier. Das Body Family Set Silber kostet nur 270 Euro. Das sind drei Stück. Schnapper! Für Mama, Papa und Kind. Das ist für Bus, Bahn, Flugzeug auf Schritt und Tritt. Für Silber und Black kostet es 300 Euro. Oh, guck mal, du kannst... Ja, also wer Lust hat, sich mal so richtig schön von hinten bis vorne memonisieren, verarschen zu lassen, der wird bei www.memon.eu auf jeden Fall fündig. Oh, so, wunderschön. Ich muss jetzt ins Bett. Deswegen werden wir das jetzt mal beenden. Ja, es war ein Vergnügen. Oder auch nicht. Und jetzt gibt es noch ein bisschen was auf die Ohren. Ja, wie immer. Nämlich von mir ausgesucht, Ingested, mit dem wunderschönen Titel Skinned and Fucked. Eine kleine Neuentdeckung von mir. Die sind natürlich jetzt nicht neu, die Band, aber ich habe die erst vor kurzem für mich entdeckt. Und das neue Album ist zwar gut, aber ein richtiges Schätzchen und Juwelchen ist ja das Album aus dem Jahr 2007, das gar nicht mehr erhältlich ist. Und von diesem gibt es jetzt... Das ist kein Schätzchen und Juwelchen. Das war das mit dem scheiß Sound. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Wollen wir um 100 Euro wetten? Nein. Gut. Aber da stand 2007 heute, als ich, deswegen habe ich gesagt, wie kann man 2007 noch so einen scheiß Sound machen? Dann eben 2009, jedenfalls ist das voll gut. Mann, hätte ich mal um 100 Euro gewettet. Nein, das Lied ist von dem Album von 2009. 2011? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Wollen wir um 100 Euro wetten? Nope. Gott. Ja, dann noch einen schönen Nachmittag, liebe Xyrix. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Club. Der Club. Der Club, was will man machen? Ja, Tachchen, liebe Vip, Leso, Lesix, Hörix. Ja, ja, was ist ja eigentlich mit Unterhaltenix, Organismix, die gar nicht hören können? Die haben hier, die werden hier auch nicht unterhalten. Doch, die können ja zum Beispiel das Blog lesen. Ja, aber das ist nicht unterhaltsam. Doch. Finste. Ja, außerdem könnten die das ganz laut abspielen und sich dann an den Lautsprecher lehnen und sich von den Vibrationen erfreuen lassen. Also als eigentlich Hörix ist mir ein bisschen zu nicht integrierend genug. Nicht inkludierend genug. Deswegen haben wir ja Organismix. Ja, aber wir sagen viel zu oft Hörix. Ja, das stimmt. Eigentlich müsste es Unterhaltenix Organismix heißen. Ja, das sollten wir uns wieder eigentlich anbringen. Müsste es Unterhaltenix und Nicht-Unterhaltenix Organismix nein, heißen. Denn die Nicht-Unterhaltenix, die brauchen wir nicht anzusprechen. Genau, da sind wir mal einfach mal nicht... Da sind wir elitistisch. Da ist keine Inklusion. So ist es. Und jetzt etwas völlig anderes. Death Metal!